Schönen guten Abend, Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schon auch. Hallo. Ach, es war aber schön. Ja. Du kannst es ja nochmal zusammenfassen. Nee. Wir haben viele Quellen, fang an. Ich höre immer noch, ich höre irgendwie wieder nichts auf dem Ja, ich habe Telefon. jetzt leise gestellt, dann habe ich mich verbunden und jetzt ist alles da. Ah ja, jetzt höre ich dich aber. Okay, jetzt sollte das irgendwie. Ah, verdammt nochmal. Ah, Ja. Sonntagabend, 18 Uhr, Schnickschnack, tralala. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ja, lieben Gruß zum zweiten Advent und zum Tag der Kekse, Kekse, Kekse, Welttag der Kekse. Ja, heute feiern wir das leckere Knabbergebäck, passend zu Weihnachten, aber auch zu jeder anderen Jahreszeit. Immer gern gesehen, am liebsten selbst gebacken oder einfach einen schnell aus dem Supermarkt. Kekse machen den Tag schöner. Ja. Ein Grobi-Feiertag. Ja, ohne Kekse schreien die Leute, es ist Ketzerei. Ja, also die habe ich ja eben schon hier, während wir hier so rumgedümpelt haben, gelesen, die Nachricht. Und da musste ich dann doch sagen, da wäre ich gern dabei gewesen. Also so einfach aus dem historischen Moment raus, Leute den Priester anschreien zu sehen, das ist Ketzerei. Ja. Das ist ja wie im Mittelalter. Am Trinity College in Großbritannien war während einer Messe ein Student, der dort die Liturgie gelesen hat und verschiedene andere Sachen noch gesagt hat. Und er hat im Endeffekt die gesamte anwesende gläubige Schar damit geschockt, dass er meinte, Jesus Christus war eine Transperson, er hatte einen Transkörper. Und wo da die ganze Herleitung herkommt, ist natürlich ein bisschen schwierig. Einerseits von der Sache, ja, Gott ist Gott und Gott hat kein Gender und er ist sowohl männlich als auch weiblich, als auch wahrscheinlich jetzt Two-Spirit und diese Was ganzen haben anderen die Sachen. genau an der Sohn Gottes nicht verstanden? Aber dann ist es, er hat es allerdings auch kunsthistorisch quasi begründet und da ist dann ach, wer heißt er nochmal? Der Kanzler von dem theologischen Kolleg ist ihm dann beiseite gesprungen und meinte so, ja, kunsthistorisch kann man das auch ableiten. Und wenn du möchtest, kannst du mal runterscrollen bis auf dieses runde Bild, wo Jesus Christus gezeigt wird. Und dann, ich weiß ja nicht, ob ihr es sehen könntet, ja, aber ne, also das ist der Kanzler, den ihr zuerst So. seht, und dann sollte das Bild direkt darunter kommen. Ja, hier seht ihr Jesus Christus, wie er abgestochen war. Und Das ist aus aber der auch nur Wunde fließt so eine gewisse Flüssigkeit ein. und die Wunde hat so eine Ja. gewisse Form. Und ja, da Alter! Jesus Christus sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Körper hat. Alter, Alter, haben die noch nie eine Frau gesehen? Ich meine, also die Stelle, an der diese Wunde ist. Also, ich weiß nicht. Ich meine. Ja, also anatomisch kann man sich drüber streiten, ne? Aber Ich, ja, also, also wenn ich nicht das so, dass es verstanden habe, am Knie gewesen wäre, dann. Also. kann sich jeder Christ auch seinen eigenen Jesus irgendwie machen. Ich hatte das gesehen in Israel in so einer Kirche. Da hingen ganz viele verschiedene Bilder von Jesus. Und die sahen alle sehr unterschiedlich aus. Eben schwarz dabei und so weiter. Da kann jeder machen, wie er möchte eigentlich. Ja, aber wie kann man denn bei einer Wunde, die noch dazu Ja, stimmt, historisch, die also gehört was nicht hin, heißt ja. historisch, aber in der Bibel und überall belegt ist, dass hier jemand mit einem Speer, ich meine, mit einem Es ist. Speer, um ihn zu quälen, hat man ihn mit einem Speer da hineingestochen. Wie man das mit einer Vagina in Verbindung bringen kann, da muss man schon echt, Ja, es ja. ist keine Vagina, es ist noch nicht mal eine Scheide, würde ich sagen. Tja, es ist eine Interpretation und natürlich, also das College hat sich hinterher auch ein bisschen distanziert. Neither the Dean of Trinity College nor the researcher giving the sermon suggested Jesus was transgender. The sermon addressed the image of Christ depicted in art and various interpretations of those artistic portrayals. It's an exploration of the nature of religious art in the spirit of thought-provoking academic inquiry, also quasi triggern. Er wollte einfach nur mal alle triggern. Das ist, Und als würdest du aus einem Escher-Bild ableiten, dass man irgendwie über Treppen auch an der Decke gehen kann. Also das ja, ist also. so Ja, ich behaupten, er hätte eine Clownsmaske getragen während des Vortrags, aber das kann ich leider nicht bestätigen, weil ich kein Video davon gesehen habe. Aber wie du schon gesagt hast, allein die Reaktion vom Publikum, ja, die hat sich gewaschen. So, die waren ein bisschen schockiert. Ja. Tja, und manche freuen sich. Ja, das muss der Zeitgeist sein. Und wir bleiben beim Thema Transsexualität. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was gleich kommt. Sei denn, ihr wart letzte Woche, vergangene Woche nicht in Deutschland oder so. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir hier nochmal die Stadt München, die sich hier, wo, also nicht die Stadt selber, sondern eine Fraktion im Stadtrat hat sich hier mit so einer Frauenberatungszentrum befasst. Und nennt die halt transfeindlich, weil sie ja irgendeine Deklaration unterschrieben haben, wo sie wahrscheinlich, also ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber ich würde mal tippen, dass es da um Frauen und ob Transfrauen auch Frauen sind und so weiter und wie die dann in solchen Beratungsstellen behandelt zu haben, ob die dann Platz haben oder nicht. Wird es wahrscheinlich drum gehen und das ist natürlich böse und deswegen muss man denen natürlich die Gelder streichen. Also zumindest nach dieser Gruppe aus Linkspartei und die Partei. Das, und wenn es solche Zusammenschlüsse gibt, dann könnt ihr, auch das habe ich nicht geprüft, aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass die nicht viele Abgeordnete da haben werden. Na, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber in Niedersachsen ist, glaube ich, Fraktionsstatus ab zwei Abgeordneten. Und da es ja bei solchen Kommunalwahlen keine 5%-Hürden gibt, ist das ja durchaus auch möglich, dass Einzelvertreter dann da nur reingewählt werden. Und deswegen solche Bündnisse dann, damit man dann so einen Fraktionsstatus kriegt und auch einen Mitarbeiter irgendwie haben darf und so, sind ja recht üblich. Also die haben natürlich kein Gewicht, aber es geht ja auch so ums große Ganze, ne, dass die da irgendwie sofort, ja, Herr Bürgermeister, dann äußern Sie sich bitte mal dazu, was Ihnen denn einfällt, diese furchtbaren, menschenfeindlichen Leute hier irgendwie, die das schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich machen, weiter zu unterstützen. Ne, ist eine weitere Scharte. Ne, die du schlägst, und wenn genug Scharten drin sind, kannst du sagen, guck mal, wie schartig das ist. Es ist im Kleinen weiterarbeiten. Ja, die linke Witzfigur Jan Böhmermann. Schöner Titel. Große Klappe, aber brav auf Linie, ein Artikel von Ben Krischke, den wir letztens schon hatten, mit einem lesenswerten Thread zum Thema, was ist Journalismus, was ist Haltungsjournalismus und wo sind die Leute falsch abgebogen. Hier haben wir jetzt, hat er sich jetzt die letzte Folge von Nero Magazin Fanal angeguckt, in der Jan Böhmermann ja, wie ihr sicher, wie der Chris eben schon gesagt hat, wenn ihr nicht unter einem Stein gelebt habt, habt ihr mitgekriegt, was das für Wellen geschlagen hat. Das ist längst wissenschaftlicher Konsens. Ja, das ist also, so in Erinnerung, naja, egal. Ja, es gab einen ganz guten Thread, wo das jemand zusammengefasst hat, wenn ich den jetzt mal eben schnell finden würde. Okay, da ist er. Also, er hat wohl gesagt, es geht um das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Sagt, ja, das Transsexuellengesetz, das stammt ja aus den 80ern. Das ist ja schon so alt, ne? Muss ja schlecht sein. Ja gut, er beschwert sich über den Fragebogen, der in diesem transsexuellen Gesetz steht, Fragen nach Kindern und Tieren und Ähnlichem. Das ist vielleicht auch eine Sache, wo man ruhig eine Reform machen kann. Wobei ich mit den Kindern da schon wieder nicht mehr so sicher bin, nach den Sachen, die ich von Balenciaga und Co. gehört habe. Ja, und die machen ja so ein Gutachten, um halt herauszufinden, was jetzt genau das Problem ist. Ne? Also für ihn ist es natürlich so ein Ding von wegen, die assoziieren das Trans-Ding mit solchen Sachen, aber es geht, glaube ich, darum, herauszufinden, ist es jetzt dieses Trans-Ding oder sind es solche Sachen? Ne? Also es ist entweder oder und nicht und. Und ja, also, dass es halt alle möglichen Leute gibt, die da Dinge, die man als gesunder Mensch halt nicht nachvollziehen kann, irgendwie machen und meinen und und haben, das ist ja wohl unstrittig. Also. Dann behauptet er natürlich, Kritik an Transmenschen würde jedem die Existenz absprechen. Also er lallt einfach die ganzen Punkte unter, die wir schon 100-mal. Genau, die ganzen Talking Points. Und gleichzeitig hat er nämlich sich darüber beschwert, dass die anderen angeblich nur Talking Points haben. Also die Birgit Kelle und die eine von den Grünen hat er da auch gehabt, mit diesem Ausschnitt neulich von, war das auch hier der, ja, das war doch auch nicht Panorama, sondern das Ding vom RBB, war es, glaube ich. Trans sei keine Mode, durch mehr Informationen könne niemand schwul oder trans werden. Ja, wir wissen alle, wie die neutralen Informationen aussehen, wie die vor allem im englischsprachigen Raum inzwischen aussehen. Was, du spielst lieber Fußball als mit Puppen, zack, ja, und das, ab. Dass sie das direkt mit Homosexualität da gleichstellen, das ist ja auch schon wieder so ein Talking Point. Und das ist ja gerade das, wo sie halt meinen, ne? Das ist eigentlich genauso wie Homosexualität früher. Aber es ist es ja halt eben nicht, weil dieses Trans-Ding, wenn man sich ja auch anguckt, wie die Leute, diese Sozialwissenschaftler, irgendwelche Gender-Trouble, Judith Butlers und diese ganzen Leute mit der Sozialisierungstheorie daran gehen, dann ist es ja für die auch so, dass man den Leuten das einreden kann, dass das ja eher alles nur eine Performance ist und dass das Geschlecht da eigentlich sowieso nicht existiert und das ist ja eigentlich alles von außen und von den Erwartungen der Gesellschaft und so ist. Also mit anderen Worten, es ist ja genau das, dass es ja eigentlich alles nur eingeredet ist. Also die behaupten ja nicht nur, dass diese Sache mit dem Trans eingeredet ist, sondern die sagen ja im Endeffekt, dass alle Sachen, alle Geschlechtsausdrücke eingeredet sind. Und insofern, ja, also ist es ja auch nicht jetzt von außen, dass die Leute das nur irgendwie behaupten würden und das aber überhaupt niemand anders behauptet und dass es ja genauso wie Homosexualität einfach irgendwie angeboren ist. Trans ist keine Mode, bla bla bla. Transfrauen sind Frauen, wozu hier, ich lese übrigens aus dem Tweet-Thread von Hate Speech Tofelis den ganzen Kram vor. Er sagt hier, ja, Transfrauen sind Frauen, ist ungefähr so überzeugend wie ein Wasserhahn ist ein Hahn. Ja. Weil es Gewalt gegen Frauen außerhalb von Räumen gibt, braucht es keine Schutzräume, sagt der Böhmermann. Da fällt mir gar nicht viel. Ich meine, weil es Mord gibt, brauchen wir doch eigentlich die Polizei gar nicht, ne? Es brennt doch eh. Wofür haben wir die Feuerwehr, Jan? Ja, und das Ganze mit Sonderfällen zu bezeichnen, das, ja, ich meine, Straftaten sind ja in der Regel immer Sonderfälle oder so, ne? Geld für die Antitransaktionen kommt aus Russland, natürlich, woher sonst? Ja. Also, ich meine, die Weltraumaffen berichten seit 6 Jahren kritisch über diese Transaktivismus-Geschichte. Ja, und ich habe keinen Cent gesehen. Ich habe das damals schon bei der Piratenpartei gemerkt, wo es ja solche Leute auch gab. Und mit denen der Ali Utlu ja extrem aneinander geraten ist. Ne? Ich empfehle da jedem nochmal den zu Google nach Rücktrittsforderungen an den Querbeauftragten. Das ist jetzt nicht dieser Jens aus dem Lehmann. Bundestag, sondern das war der Ali Utlu mal bei der Piratenpartei und der hat das damals veröffentlicht, diesen Brief, den sie ihm geschickt hatten. Und da ging es auch um angebliche Transfeindlichkeit von ihm. Weil er ja mal der Sprecher quasi war, Beauftragter nannte sich das bei der Piratenpartei für diese LGBT-Themen. Und das hieß da auch schon Querbeauftragter. Mittlerweile ist der Ali da ja sensibilisiert und verwendet diesen Begriff nicht und weist auch häufiger darauf hin, dass er sich nicht als queer sieht. Aber damals war das halt schon so. Und da war diese ganze Geschichte halt auch schon am Brühen. Ne? Und was ich euch gezeigt hatte vor ein paar Wochen, dieses Meme mit dem Baseballschläger hier, Die, Sis, Scum und diese ganzen Geschichten, das war 2011. Ne? Also das ist schon länger Thema mit diesen ganzen Tumblr-Rhythms und so. Ja. Das Umkleidekabinen-Argument der Gegenseite wird angeführt und mit Gestöhne vom Kasperle gekontert. Stark. TERFs Frame angeblich nur, sagt der Typ, der gerade alle genderskeptischen Menschen in einen Topf mit echten Faschisten wirft. Ein Bus mit der Aufschrift Jungs sind Jungs sei Hass. Wer behauptet, er hauptsächlich mit Hass argumentiert? Hass und Hetze ist das alles? Und, In Wirklichkeit geht es ja darum, dass man irgendwie die Regeln des Zusammenlebens aushandelt oder so. Ne? Gewaltkriminalität gegen Transmenschen nimmt scheinbar zu. Malte C. wird angeführt. Du bist ganz schön mutig, Böhmermann. Ja, und die anderen Beispiele waren natürlich auch solche Beispiele. Ne? Die Dame da aus Bremen war es, glaube ich, und so. Also alles diese Geschichten, wo Jugendliche halt sowas machen. Ne? Jugendliche, man kennt sie. Männer. Männer machen sowas. Ja, und das hat sich hier halt auch der Ben Krischke angeguckt und kommt dazu ziemlich vernichtenden Urteilen. Wo hatte ich das denn? Genau. Auf diesen Schmusekurs im Journalismus bin ich bereits mehrfach eingegangen, unter anderem hier. Aber auch im Humorgeschäft gehört linksgrüne Folklore mittlerweile zum guten Ton. Und für diese steht kein zweiter so deutlich wie ZDF-Satiriker Jan Böhmermann, der es sich mit seiner Truppe des Nero-Magazin Fanal zur Aufgabe gemacht hat, sich nicht nur dem linksgrünen Zeitgeist anzubiedern, indem er brav darauf verzichtet, das eigene Milieu zu provozieren, sondern mehr noch jeden halbwegs Prominenten ins Fadenkreuz zu nehmen, der aufs Gendern und anderen linksgrünen Kram keine Lust hat. Ja, ist aber nicht der Einzige, ne? Der ist das anbietet. Ja, dann kommt ein kurzer Abriss über diese RAF-Fahndungsplakat-Aktion. Das kann man lustig oder unlustig finden. Ich fand diese Aktion arg konstruiert, aber exemplarisch für einen Satiriker, dessen humoristisches Repertoire zuvorderst aus Pipi-Kaka-Witzen und Nazi-Vorwürfen besteht. Und ich fand diese Aktion arg durchschaubar, weil Böhmermann unter dem Deckmantel der Satire sehr gerne Feindeslisten veröffentlicht, die wohl deshalb so künstlich überdreht präsentiert werden müssen, damit auch die größte Klatschpappe unter den Böhmi-Fans noch intellektuell Schritt halten kann. Die ganze Sendung über Transfeindlichkeit war eine einzige Farce und zielte nur darauf ab, Menschen, die sich kritisch mit den linksgrünen Positionen zu genannten Themen auseinandersetzen oder einfach nur biologische Tatsachen benennen, zu diskreditieren. Die Biologin Marie-Louise Vollbrecht, seit geraumer Zeit Lieblingsziel queerer Aktivisten, weil sie es gewagt hat, einen Vortrag über das binäre Geschlechtersystem zu halten, wurde ebenso als transfeindlich präsentiert wie die konservative Publizistin Birgit Kelle und die Feministin Alice Schwarzer. Außerdem ging es um ein angebliches Netzwerk von Storch von der AfD, den Organisatoren der Demo für alle und russischen Geldgebern, die Millionen in transfeindliche Aktionen in Deutschland pumpen sollen. Ja, über eine NGO in Spanien, wo ich mir auch denke, ach so, was steht da an der Scheune? Geld über NGOs und irgendwelche Scheiße geben ist schlecht. Ich könnte schwören, da stand gestern noch, das bedeutet Dog Whistle und weiß ich nicht, gar was. Nichts. Und wir wollen doch hier nur die Menschenrechte fördern. Kein Wort zum Beispiel über die möglichen Risiken des Gesetzesvorhabens für Kinder und Jugendliche. Dafür gab es von Böhmermann ganz viel Sexistisches gegen Frauen, die es keine gute Idee finden, dass biologische Männer künftig via reinem Sprechakt in ihre Schutzräume vordringen könnten oder heute schon Frauen aus dem Frauensport drängen. Den Hashtag Turds zum Beispiel, der auf den Begriff TERFs anspielt. Als TERFs, Trans-Exclusionary Radical Feminists, werden Frauen beschimpft, die sich dem linksgrünen Dogma Transfrauen sind Frauen verweigern. Und ein TERD ist ein Kothaufen. Böhmermann vergleicht also Frauen, die nicht seiner Meinung sind, mit Exkrementen. Und weil Böhmermann mit all dem eins zu eins nur die einseitige Sichtweise der Queer- und Transaktivisten sowie der Ampelregierung präsentiert hat, gab es anschließend noch großes Lob, nämlich vom Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann. Grandioser Beitrag, schrieb der auf Twitter. Lehmann hätte auch einfach fein gemacht schreiben können, denn so funktioniert die Satire des Jan Böhmermann. Große Klappe, aber immer brav auf Linie. Inzwischen hat sich ja übrigens auch, um das noch zu ergänzen, inzwischen hat sich auch Dana Maar geoutet, also die große Gegenspielerin von der Frau Vollbrecht, dass sie an den Informationen für Böhmermann mitgearbeitet hat für diese Veranstaltung. Mich wundert im Nachgang dann auch gar nichts mehr. Ist halt wieder typisch. Man holt sich als Experten die Leute, die am lautesten schreien und die krudesten Ideen haben, und dann funktioniert es schon mit der Satire. Ja, und der Frau Vollbrecht hatten sie auch einen Fragenkatalog geschickt mit zwei Fragen, glaube ich. Und da denke ich mir dann auch wieder so, ja, als Journalist, da ist das natürlich schon so, dass man den Leuten die Möglichkeit geben muss zu irgendwelchen. Satire, Satire, Ja, Chris, ja. Satire, hahaha. Ja, Wir machen doch hier nur Satire, das frage ich mich Chris. ja dann wieder, was soll das denn? Weil ich mache doch nicht eine Anfrage irgendwie, ja, ich möchte heute Abend Sie ein bisschen veräppeln, so. Bitte äußern Sie sich mal zu folgenden Sachverhalten. Was soll das denn? Also, das ist total dämlich. Aber das ist dann wieder so, ja, je nachdem, ne, wer gerade fragt, wer gerade vor einem steht, wer es gerade wie haben will, machen wir entweder Aufklärungsarbeit oder auch, wir machen doch nur Witze hier. Es ist doch nur witzig gemeint. Na, je nachdem, mal so wie es gerade passt. Wenn es den Leuten Ich sehe das so, gefällt, dass ja, hier das. Aufklärungsarbeit. Wenn es den Leuten nicht gefällt, ja, Satire. Wenn die das nötig haben, so rumzubeleidigen und keine Argumente haben, ja, dann haben sie eben vor allem keine Argumente, ne? So, diese Ja, aber man Beleidigungen muss also. auch, also ich weiß nicht, ob wir auch noch Tweets vom ZDF dazu haben später, weil Nö. das ZDF hat sich ja noch richtig lustig gemacht, so nach dem Motto, ja, ihr müsst es bezahlen und ihr werdet euch richtig ärgern und so. Und wenn ihr auf sowas nicht steht, dann schaltet nicht ein, obwohl ihr bezahlt habt. Ha, ha, ha, ha, ha. Das finde ich halt, Ich also dachte, das wäre immer mal selbst gewesen, der solche Sprüche an gemacht ja, hat. ist, aber es ist auf dem offiziellen ZDF-Account gelaufen. Also Okay. irgendwann finde ich auch, ist es gut. Ne? Also man kann ja vieles machen. Aber den Leuten das auch noch ins Gesicht schmieren, dass sie für den Dreck bezahlen müssen, indem sie halt lächerlich gemacht, bevormundet, paternalistisch behandelt werden, ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man den Ja. gesellschaftlichen Frieden in irgendeiner Form erhalten Ja, will. das will man Weil nicht, ich, ne? Was ja, halt. aber irgendwann wird es halt passieren, dann geht es halt dem Böhmermann mal so, wie den Leuten, die in Frankfurt an der Buchmesse oder so von irgendwem erkannt worden sind. Dann geht es halt mal andersrum. Und dann ist das Geschrei wieder groß, aber dass dieser Mensch halt die Leute auch bis aufs Blut provoziert, das ist völlig egal. Ja, Das und ist Satire, er hat ja hahaha. auch wieder, also die Leute machen ja wieder genau das Gleiche, was sie den anderen vorwerfen. Zum Beispiel Ja, bei natürlich. ihm halt Entmenschlichung und so, ne, dieser Begriff Scheißhaufen, das haben wir ja auch von dem Herrn Serau, das ist ja der Büroleiter, glaube ich, von der neuen Zürcher Die Zeitung. neue Zülcher. Und der sagt, er nennt mich altmodisch, liebe Kolleginnen und Kollegen vom ZDF, aber ich möchte keinen Moderator mitfinanzieren, der Frauen als Scheißhaufen bezeichnet. Daraufhin kommt dann, grätscht dir irgendwer rein und sagt, stimmt nicht, solche fehlerhaften Aussagen sind übrigens strafbar. Und er sagt, hört auf Deutsch, ist Scheißhaufen. Und sie antwortet, Mansplaining at its best, by the way. Und dann sollst du echt ruhig bleiben und Leute nicht beleidigen, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Es ist wirklich. Ja, und auch natürlich diese ganzen Leute, die da jetzt vielleicht zum ersten Mal von der Vollbrecht auch gehört haben, aus dem Böhmermann-Fanclub. Ich kann mich ja noch erinnern, als sie damals dieses Ding mit Reconquista Internet da gestartet haben, da hatte ich auch meinen Twitter-Account voll mit lauter Leuten, die mir erklären wollten, was für ein schlimmer Mensch ich bin. Ja, habe ich aber jetzt in den letzten Tagen auch massiv auf Twitter beobachtet, dass halt Leute hingehen und ich hatte gerade jetzt noch irgendwie, man kann auch, ich bin leider ein Cis und zu dumm, um mich zu ändern, schreiben. Aber das will ja wieder keiner. Wer bezahlt dich? Auch in Rubel? Also Ja, halt die ganze da fehlt nur noch Hup Stammtisch Enzinger darunter. Fehlt gefressen, nur noch die alle. Beschwerden über einen Stammtisch darunter, weil diese ganze Scheiße, was die da veranstalten, Böhmermann-Kram, das ist der linke Stammtisch, ist das nichts anderes. Ja, vor allem ist es halt genau das, was Sie behaupten. Der Herr Böhmermann nutzt seine Reichweite, also das Prinzip Don Alfonso, nur Ja. halt um Längen größer, weil der Böhmermann viel mehr Reichweite hat. Dem gucken 1,5 Millionen zu. Ja, und der Was Vollbrecht und ich nicht den. verstehen kann. Was geht in euren Köpfen vor? Der Guckt doch was Vollbrecht und Vernünftiges. den anderen Leuten haben sie natürlich jetzt auch geschrieben, dass sie ja, irgendeiner hat da gemeint, so ja, jeder Tag, wo die nicht ängstlich auf die Straße geht, ist ein schlechter Tag oder irgendwie so. Ja, Wie natürlich. heftig sowas ist, ne? Also. Oh Mann. Könnte fast sein, dass man hier wieder irgendwie eine große Projektionslampe installiert hat, die diese ganzen Bosheiten schön brav auf die bösen Trolle und die Gamer und die Rechten und wie sie alle heißen, die Incels und so projiziert. Aber in Wirklichkeit ist man das alles selber. Das ist so lächerlich. Ja, genau. Und hier in diesem Bericht haben wir dann die Zahlen auf der Seite 26, bitte. Lass mich noch ganz kurz was zum Böhmermann sagen. Ja, das geht gleich noch weiter. Kannst du ruhig noch sagen, Mammon, bitte. Nee, spart erst nochmal. Wir sind noch nicht durch, ja, okay. Mit Böhmermann. Hast gleich noch Gelegenheit. Hoffentlich vergesse ich es dann nicht. Ja, gut. Also, hier habe ich einfach mal, das habe ich eben auch von Twitter gegriffen. Ich weiß gar nicht, wer das hier genau gepostet hat. Shit, jetzt habe ich sie auch nicht mehr stehen. Aber auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du es gepostet hast, wenn du es zuhören solltest, zufällig. Hier haben wir die Ausgaben russischer Anti-Gender-Akteure in Europa von 2009 bis 2018. Und hier unten stehen diese 188 Millionen, von denen auch der Herr Böhmermann fantasiert hat, dass sie den Transfeinden in Europa zugutekommen. Und wenn wir uns halt diese Publikation hier angucken, ist die schon extrem, extrem slanted in die Richtung. Aber sie kann es halt noch nicht ganz so weit treiben wie der Herr Böhmermann. Deswegen muss sie zugeben, dass hier halt Sachen zum Beispiel wie ein Schmiergeldhandel über Öl für die Partei Lega in Italien dabei ist und so weiter und so fort, dass irgendwelche NGOs irgendwo an rechte Parteien was gezahlt haben und so. Aber daraus zu machen, das seien 188 Millionen für transfeindliche Aktionen, das ist halt auch wieder so ein bisschen, nun ja. Weil das ist halt, wie gesagt, das sind Gelder an alle möglichen religiösen, konservativen und rechten Organisationen gewesen. Und wer mir jetzt erzählen will, dass auf den Schecks stand, aber ihr müsst mit dem Geld irgendwie gegen Transleute vorgehen, ja, der ist genauso weit von der Realität entfernt wie Herr Böhmermann. Und wie gesagt, das geht über einen Zeitraum von 9 oder 10 Jahren, diese Grafik, also sagen wir mal 18,2 Millionen US-Dollar im Jahr. Und das geben wir dann an, was weiß ich, hier steht zum Beispiel 1,5 Millionen US-Dollar an über 40 pro-russische NGOs im Baltikum weiterleiten. 1,5 Millionen durch 40, ja. Wow. Ich meine, hat jemand mal, oder ja, die sind ganz gehörig sozusagen, die sind gehörig sozusagen für das Geld, ne? Ja. So, ich meine, wenn wir so argumentieren, auf dem Niveau von Böhmermann, dann können wir ja sagen, 100 Millionen im Jahr werden an Pro-Trans-Aktivismus allein aus dem Demokratie-Leben gezahlt. 150 ja. Milliarden ja, pro inzwischen, Jahr. Ja, inzwischen. Aber wir reden ja hier von 2009 bis 2018. Also haben wir in der Zeit ungefähr eine Milliarde Jahre gehabt gegen die 188,2 aus Russland. Und die sind ja in ganz Europa verteilt worden. Und die Milliarde, die hier in ganz schreckliche Pro-Trans-Propaganda gesteckt worden ist, komplett und vollumfänglich. Das war eine Milliarde nur für Deutschland. Oh mein Gott. Also wenn wir auf dem Niveau diskutieren wollen, Jan, dann können wir das gern tun. Aber das nächste Mal würde ich irgendwie mehr Fleisch auf den Knochen verlangen, weil einfach zu behaupten, ja, hier spenden Russen Geld und das geht irgendwie gegen Trans. Das kommt auch aus diesem Artikel nicht raus, Jan. Ja, weiß ich nicht genau, was dann die Leute da wirklich machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dass da auch Pro-Trans-Sachen mit gesponsert wurden, wenn es jetzt wirklich dann überhaupt in die Richtung ging. Weil das regt die Leute ja genug auf. Und das sind ja vor allen Dingen auch gar nicht die Trans-Menschen selber häufig, die es machen, sondern eben irgendwelche Leute, die politisch profitieren wollen, ne? Ja, es sind schon allein deswegen nicht die Leute selber, weil die Leute selber eine verschiedene kleine Gruppe sind. Ne? Das auch genau. Ich habe gerade vorhin Zahlen gesehen zu den Transmenschen unter den gesetzlich Versicherten irgendwie 0,000759 oder so. Ja, die Zahlen explodieren. Ja, sind alle privatversichert. Ja, die sind alle. Aber ich meine, hier heißt es halt ein gewisser Herr Malofejew, das ist irgend so ein Oligarch, der würde da Geld verteilen an Sachen, die ihm gefallen, also die ihm ideologisch liegen. Gab es noch nie. Nee, ne? Warum ja. Darf der Herr Malofejew das nicht? Warum ist das bei dem böse Einmischung, während irgendwie der Spiegel 3 Millionen von den Clintons kriegt und hier nochmal was von Gates und hier wird nochmal was hingesteckt und da kommt der Soros nochmal vorbei und gibt irgendwem Geld. Das ist aber völlig in Ordnung, weil das ist ja für die gute Sache, ne? Ja, oder ja. Die Klimakinder halt vorne. Da verschwinden diese 188, das ist ein Fliegenschiss, würde der Gauland sagen. Und das ist total, es ist auch total neben der Sache, weil es gibt ja durchaus irgendwelche religiösen NGOs aus Amerika und aus Südamerika vor allem, die tatsächlich Geld in solchen Kampagnen stecken, allerdings nicht in Europa, sondern eher in ihren eigenen Ländern und auch mehr als 188 Millionen. Aber hier kann man einfach mal wieder schön auf Russland schimpfen und die Leute glauben es ja und sehen, was 180 Millionen, so viel Geld habe ich noch nie auf dem Konto gehabt, das muss böse sein. Oder Uganda? Richtig, war da nicht auch amerikanisches platt. Geld in Uganda? Propaganda. Ja, anstatt mal hier, wie gesagt, es gibt ja solche NGOs, die das machen, aber über die wird nicht berichtet. Warum nicht? Weil man hier auf Russland ein bisschen rumhacken kann. Weil es ja, das, ist. Ja, weil man sagen kann, haha, wacht auf, Schlafschafe, Russland steckt hinter allem und in Wahrheit seid ihr ja nur die blöden Puppen von denen und spielt ihr im Spiel. Wir sind weit gekommen von Crybullies und Schützflingers und Impfgegner und Querdenker und Nazi und jetzt sind wir halt bei Putin, Freund. Lutschen wir die nächste Zuschreibung aus, die man nutzen kann. Ich meine, dass den Leuten das nicht langsam auffällt, dass irgendwie die gleichen Leute jede Woche was anderes sind, aber böse. Das, also die Mitte wacht ja, einfach nicht auf. Böse des Tages, ne? Das ist ja. So wie hier dieser. Wenn man weiß, wo der Feind steht, hat der Tag Struktur. Der Herr Goldstein, der war ja auch immer genau, der wusste ja auch mal genau, was man machen muss, um die gute Gesellschaft kaputt zu machen. Ne, so wurde das zumindest dann von der Partei dann propagiert. Russische Anti-Gender-Finanzierung. Anti-Gender, ne, die unterstützen ultrarechte Christen und Orthodoxe und sowas. Aber das ist nicht Anti-Gender, das ist euer dummes Framing. Echt, ihr geht mir alle auf den Sack. Ja, und auch weil es ja eben hieß, seine Glaubensgenossen da, die das wollen, was er will. Das ist ja auch immer so die Frage. Das kann natürlich sein, das kann halt gut sein, aber es kann halt auch sein, dass, und das wird jetzt ein bisschen die Überleitung zu dem nächsten, was jetzt kommt. Es kann nämlich auch sein, dass die Leute halt Sachen unterstützen, die sie eigentlich gar nicht so sehen, aber halt eben, was ja diese Desinformation ist, was diese Leute, die da immer von reden, halt nicht in ihr Hirn reinkriegen und mal langsamer lernen müssen, um solche Sachen wirklich richtig zu erkennen, weil es ja darum geht, diese Gesellschaften mit solchen Sachen, mit Desinformationen nicht nur dazu zu kriegen, irgendwelche Sachen zu glauben, die nicht so sind, sondern vor allem dazu zu kriegen, dass sie sich halt mit sich selbst beschäftigen, dass die Gesellschaften gespalten werden, dass das Vertrauen in den Staat und die Demokratie und diese Dinge geschwächt wird, indem man halt von früh bis spät den Leuten erzählt, das ist alles total ungerecht hier, ne? Das würde zum Beispiel ganz wunderbar funktionieren, ne? Und gibt es nämlich so einen Internetkanal schon seit ein paar Jahren, seit 2010, glaube ich. Und der nennt sich AJ Plus und hat man schon lange nichts mehr von gehört. Aber eine Zeit lang, als es noch so diese Leute gab, die regelmäßig reagiert haben auf irgendwelchen SJW-Content, da war da häufiger mal was von diesem AJ Plus dabei. Ja, und wofür steht das AJ? Das AJ steht für Al Jazeera. Und was ist Al Jazeera? Al Jazeera ist der Fernsehsender von Katar. Weiß jemand? Katar, genau. Katar, von dem LGBT-freundlichsten Land und progressivsten Land und so weiter aller Zeiten. Und ich habe hier mal die Twitter-Suche heute noch mal bemüht und mal geguckt, wann die Herrschaften hier so über den Begriff Trans gesprochen haben. Ne? Man kann bei Twitter halt auch nach einem bestimmten Account suchen, man kann auch ein bestimmtes Datum eingeben. Und ich habe hier einfach mal geguckt, wann das erste aufpoppt und das war hier bei mir im Dezember 2014 und da ging es dann los und das hörte dann da aber nicht auf, denn danach war das hier bei dem LGBT-freundlichsten Land aller Zeiten, ist das so eines der Hauptthemen hier geworden. Das war jetzt schon mit dem nächsten Jahr noch dazu. Ziemlich lange Liste jetzt hier schon mittlerweile und das geht also bis heute. Ne? Trans-Thema ist ganz groß bei AJ Plus. Die armen Menschen, die leiden so. Eure Kataris erzählen euch das hier auf Englisch, dass Amerika total fies ist zu diesen armen Leuten und wir mal alle ein bisschen progressiver werden müssen. Aber das ist natürlich überhaupt keine Desinformation. Das ist keine staatliche Propaganda, nein. Nee, gar nicht, weil das ist ja für Menschenrechte, ne? Und Menschenrechte sind ja nichts Schlimmes. Menschenrechte sind ja immer nur gut, ne? Und das ist ja überhaupt gar nicht dazu geeignet, dieses Thema Ja, halt genau solche Sachen, wie ich gerade schon meinte, halt zu fördern. Also von früh bis spät zu sagen, ja, es ist so ungerecht. Diese armen Leute, sie werden unterdrückt und die ganze Gesellschaft hasst sie und die sämtliche Institutionen und das ist so strukturell und oh und oh mein Gott. Ja, und das ist diese Geschichte, ne? Soll ich das hier wegnehmen, das Until, und wir uns da in die Jetztzeit begeben, dann ist immer noch Transerei hier. 2. Dezember, das letzte Mal. Anti-Trans-Slurs sind ab 62% seit Trump, hier, nicht Trump, Elon Musk bei Twitter übernommen hat. Oh Gott. Hier ist eine gestorben. Und das mögen die Kataris ja gar nicht, wenn Trans-Leute umgebracht werden. Das ist ja der böse Westen, der hier sowas macht, die Trans-Leute einfach umbringen. Warum? Genau, die Kataris, die sperren die nur für 7 Jahre ins Gefängnis. Das ist ja viel besser. Nicht wahr? Genau, würden die nie drauf kommen. Ja, da habe ich nochmal so ein paar andere progressive Begriffe hier genommen, zum Beispiel Racism. Und das fing ja auch so um die Zeit an. Also 2014, das war ja so, da ist AJ Plus auf progressiven Zug aufgestiegen. Und das geht natürlich auch noch weiter, ne? Also, und hier war schon Black Lives Matter 2014, da waren die schon lange vor irgendwelchen George Floyds, waren die schon im Gange. Die wussten Bescheid. Rape Culture. Da haben sie auch angefangen. 2014 mit Anna Sulkowitz. Mattress Girl. Habe ich noch erinnert. Ja, die hat ihre Matratze die Stimmt. ganze Zeit über den Klar. Universitätscampus getragen, um ein Nee. Zeichen zu setzen. Heute ist sie besser bekannt als Hoax Girl. Ja, und das war Weil das natürlich auch nämlich nicht das alles. letzte Mal. Ne? Ja. Also, es ist hier natürlich auch alles. Rape Culture, Rape Culture, Rape Culture. Weil das ist ja in Amerika, es ist so schlimm, ne? Also diese ganzen, das ist strukturell und die Frauen und es wird so, ne, also dass die Kataris, die können das nicht leiden, wenn die Frauen sich nicht ausleben dürfen. Das finden die ganz furchtbar. Das ist die, ne, also Ja, das hätten wir mal vorher wissen müssen, ne? das ist ganz, ganz schlimm für diese Kataris. Dezember. Hätte Aber sie man einfach darf nur eine neu Sache nicht den Wind aus dem vergessen. Segel genommen. Nicht, es ist zwar einerseits ganz gut, um Bevölkerung in anderen Ländern zu spalten, aber für die Leute vor Ort ist es auch gut, weil dann muss man sich nicht auf die wahren Probleme konzentrieren, sondern kann sich an solchen Scheinthemen abarbeiten und muss nicht wirklich hart arbeiten. Ja. Ja, eben. Und du kannst den Leuten halt auch, und das macht ja auch China, die erzählen ja den Amerikanern auch, sie wären rassistisch, obwohl die Konzentrationslager für ihre ethnischen Minderheiten haben. Na, also ist ja auch so ein Ding, so nach dem Motto, ihr seid das so schlimm, fasst euch erstmal in die eigene Nase. Privilege haben wir ja auch. And white privilege, das habe ich ja auch auf 2014, 2015. Hier haben sie auch angefangen, 2014, September. Obwohl, das war ja nichts mit White Privilege, das war irgendwas anderes. Aber ja, White Privilege, ne? Und das ist in Katar bestimmt auch ganz schlimm, das weiße Privileg. Und zum Schluss nochmal LGBT. Geht natürlich auch heiß bis heute, aber hier. Tja, und auch interessant, dass es alles 2014 angefangen hat. Was war 2014 sonst nochmal? Irgendwas mit G, nicht wahr? Ja, ich glaube auch. Grenada? Grenada-Gate, ja. Ja, also es ist einfach diese Kataris, ne? Die sind einfach so progressiv. Aber das würde ja natürlich nie passieren, dass so Leute auf so Züge aufspringen, wo die überhaupt selber überhaupt gar nichts mit am Hut haben, einfach nur um in den Ländern, wo sie den Scheiß halt propagieren, da halt die Kacke am Dampfen zu haben. Aber ja, jetzt haben wir halt diese ganzen Leute, die alle meinen, oh, Menschenrechte und so weiter und so fort. Und wir dürfen jetzt hier uns wie die Säue verhalten, einen irgendwie vom öffentlich-rechtlich finanzierten Medium aus erzählen, wie schlecht die Menschen sind, die nicht dieser Meinung vertreten und solche Dinge. Also, ich sehe das echt kommen. Ich wette, da saßen Leute in diesem Stadion und haben unsere Innenministerin gesehen mit dieser lächerlichen Armbinde und haben sich gedacht, ey, Alter. Wir haben da so viel Geld reingesteckt für Amerika und selbst die dummen Deutschen haben unsere Kacke hier abgekriegt. Also, es hat sich echt gelohnt, die Nummer. Aber die dummen Idioten mit den Verschwörungstheorien und den Desinformationen, sind natürlich immer die anderen. Und das hat alles angefangen mit Putin vor 3 Jahren, als wir irgendwie eine Erklärung gebraucht haben für unsere verlorene Wahl in Amerika. Da hat das alles angefangen. Vorher gab es das alles gar nicht. Und schon gar nicht auf den Progressiven. Hallo, also die Progressiven sind doch nie im Leben Opfer von irgendwelchen Desinformationskampagnen und willige Ausführer davon. Die sind doch so sympathisch und empathisch und denken an alle Leute, ne, und diskutieren und würden nie im Leben irgendwie auf die Idee kommen, ja, irgendwie in der Gesellschaft Feuer zu legen, weil schwarze Leben zählen oder irgend sowas. Das würden die ja nie tun, ne? Von daher ist das, war das jetzt auch gerade komplett irrelevant, was ich erzählt habe. Könnt ihr wieder vergessen. Tja. Ja, und wer glaubt, es könnte nicht irrer werden noch mit dieser Böhmermann-Geschichte, der stolpert dann über das hier auf dem wahnsinnig renommierten Portal InGame. Da gab es wohl eine neue Folge von dem Olli Schulz, Jan Böhmermann Podcast Fest und Flauschig. Da wurde über den Drachenlord gesprochen, weil es auch eine neue Podcast-Serie über den gibt irgendwie. Und da hat der Herr Böhmermann dann, ich weiß es nicht so genau, wie ernst er das meint, aber ja. Drachengame als Trainingslager für Schlimmeres. Jan Böhmermann stellt dann die steile These auf, dass das Drachengame nur eine Aufwärmphase sei, um später Deutschland anzugreifen. Es fallen Worte wie Demokratie zu zersetzen, um die Bundesregierung zu verwirren. Und auch der große Usurpator Putin wird mit den Hatern und dem Drachenlord in Verbindung gebracht. Böhmermann sagt scherzeshalber: Was wäre, wenn diese ganze Drachenlord-Geschichte, wenn sie so eine Art Trainings- oder Recruitment-Camp ist für Leute, die diese Fähigkeiten, sich zu vernetzen und demokratische Digitale zu Strukturen zu zersetzen, die das professionell betreiben? Also was wäre, wenn die ganzen Drachenlord-Dinger, diese spielerische, wir machen einen YouTuber fertig, im Grunde genommen Teil einer übergeordneten, vielleicht sogar nachrichtendienstlichen Strategie ist, eine ausländische Macht, die Interessen, der daran hat, die BRD und die Sicherheitsbehörden zu verwirren oder zu destabilisieren. Das ist aber eine schöne Verschwörungstheorie. Ich meine, warum muss ich nochmal Geld bezahlen, damit dieser regenbogenfarben lackierte Attila Hildmann irgendwie seine ganzen Gehirnpfürze über den Äther senden darf? Warum ja, ZDF? Wegen der Kreativleistung, verstehst du? Alle Jahre Jagd auf den Drachenlord sollen Böhmermanns Vermutungen zufolge primär dem Zweck gedient haben, eine neue Cyberwaffe zu entwickeln oder zu testen, nämlich das Vernetzen in Social Media, um gezielt Schwachstellen anzugreifen, gegen die der Staat sich nicht wehren kann. Was? Was? Den Drachenlord angegriffen, nicht den Staat. Ja, aber ich verstehe es auch nicht. Ist der Drachenlord so geostrategisch wichtig? Ja. Können auf dem irgendwie Langstreckenbomber landen? Oder. Was genau ist das? Am Beispiel des Drachenlords wird gezeigt, wie wehrlos Deutschland gegen die neue Art des Cyberterrors sei. Die Justiz hat keine Gesetze, die an die neuen Straftaten angepasst seien. Also verknackten die ratlosen Gerichte halt Heiner Winkler nur, um irgendetwas zu tun. Nein, Jan. Weil er Menschen angegriffen hat, mit Gegenständen, Jan. Weil er die mit Pfefferspray besprüht hat. Klar, natürlich kann man da die Frage stellen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, aber das, egal was zuerst da war, rechtfertigt es nicht, Leuten irgendwie Backsteine in die Fresse zu werfen, Jan. Solltest du vielleicht wissen. Sonst, wie ist das, wenn ich demnächst zu dir komme und dir irgendwie was an den Kopf werfe? Natürlich was Weiches. Ein Softball. Das ist ganz was anderes, weil er ist ja einer von den Guten auf der Seite der Menschenrechte. Dabei hat mich doch provoziert. Ja, das heißt nichts. Nimm Zuckerwatte. Die Polizei sei auch komplett überfordert mit der Situation, dass täglich unterschiedlichste Hater das einst beschauliche Dorf, aus dem Rainer Winkler stammt, drangsalieren. Ja, du weißt aber schon, dass er da... egal. Besonders vulnerabel, also die schwächste Stelle, sieht Böhmermann den Staatsschutz. Das seien nach dem Satiriker alte Opis, die noch mit Gameboy arbeiten und daher den Cyberangriffen von außen und innen schutzlos ausgeliefert seien. Cyberangriffe. Cyberangriffe, Leute, die Sex schreiben, posten. Ist das schon ein Cyberangriff? Oder Kackduschen oder was? Ist das schon ein Cyberangriff, Jan? Das Drachengame habe gezeigt, dass kein Schutzmechanismus gegen vernetzte Angreifer wirke. Hey, Alter, der hat doch Visionen. Der hat doch Wahnvorstellungen. All dies sind natürlich nur Vermutungen von Jan Böhmermann. Aber er hat schon alle Folgen von dem neuen Podcast dazu geschickt bekommen und wird sich bald näher damit beschäftigen. Mir ist jetzt schon schlecht. Er stellt ja nur Fragen, ist klar. Nö. Nee. Aber denkt dran, die arbeiten noch mit Gameboys beim Allein so ein Klischee zu verbreiten. So ein ist ja eine staatliche Stelle, die sind alle dumm und alt. Und guckt mich an, ich bin so. Wie alt bist du, Jan? Du gehst auch auf die 50 zu langsam, oder? Ich meine, wie lange willst du denn noch den jugendlich Bewegten machen? Ich meine, ich bin ja selber nicht erwachsen geworden. Aber deine Anbiederung an Generation Z und all, das ist schon ganz schön eklig. Ja, die müssen sich auch jede Woche irgendwas einfallen lassen, wo die Leute lachen oder was irgendwie ein Skandalchen ist, ne? Und, ja, wenn nichts da ist, ne? Sag ich mal so. Ja, und hier Union Watch ist der Meinung, Gamergate ist schuld, dass der Drachen... Na, was auch sonst, Chris? Seien wir doch mal ehrlich. Ja, ich finde es lustig. Ich schreibe auch, der ganze Gamergate-Dreck. Ja, nicht hinter allem stecken die Russen, aber hinter fast allem. Aber wäre ich ein Geheimdienstler, würde ich genauso was zur Rekrutierung und Radikalisierung nutzen? Nee, Union Watch, ich würde sowas nicht machen. Und dann sagen die Russen dann irgendwann so, heute ist Tag X, heute schlagen wir los. Dann sagen die Leute so, nee, wir wollten Videospiele spielen. Wisst ihr Union Watch, was ich nutzen würde? Ich würde so einen Union Watch nutzen, der den Leuten von früh bis spät sagt, oh mein Gott, sie kommen uns alle holen, es sei denn, wir einigen uns nur noch auf eine erlaubte Meinung. Und ansonsten kommen sie uns alle holen. Und alles wie ist so Union Watch eigentlich? Ist Union Watch, kann man sehen, wie die finanziert werden? Werden die finanziert an irgendeiner Form? Keine Ahnung. Müsste man mal fragen halt, ne? Tja, wenn ich ein Geheimdienster wäre, ich würde sowas wie Union Watch benutzen, um Rekrutierung und Radikalisierung durchzuführen und Gesellschaftsspalten und solche Sachen. Ja, ist doch gut. Spaltet die Vernunft in das Volk. Genau. Und bevor wir jetzt noch bis was Grundsätzliches zu Böhmermann weitermachen, Mammon, was du noch was sagen wolltest, dann jetzt. Ja, ich hatte so ein bisschen Déjà-vu bei dem, was der Böhmermann erzählt hat, nämlich so von den Faktenfindern, dass sie immer ihren Strohmann aufbauen neben dem eigentlichen Problem so ungefähr und dann immer den Strohmann befeuern und vor allen Dingen auch eben jetzt so Implikationen den Leuten unterstellen, dass sie eben dies und das meinen würden und so weiter, das nicht belegen und so. Und dann, wer da nicht viel von mitkriegt, der ist schnell verwirrt dadurch, dass eben unterschiedliche Darstellungen kursieren und so weiter. Und dann wird diese schnelle Wahrheit von Böhmermann, die wird dann, glaube ich, schnell übernommen, wird dann gerne übernommen, diese unterstellten Implikationen, eben Sven aus Nazis und so weiter. Das wollte ich eigentlich noch gesagt haben. Das ist eben für einen Durchschnittsbürger auch, der nicht vielleicht so viel Zeit hat oder sich nimmt, sich mit Nachrichten und so weiter zu beschäftigen, mit den Inhalten, dass das für den einfach verwirrend ist. Und dann hat der Böhmermann die einfachere Geschichte einfach am Start, und die man sich da besser merken kann, die man vielleicht auch mit besserem Gewissen schnell übernehmen kann und so. Ne? Ja, das ist moralische Erhabenheit, vorgetragen. Ne? Die einen sind ein Stück Scheiße, und weil die hassen die Leute und die Menschen leiden. Und ich erzähle euch. Ja, richtig, sie werden auch dazu gedrängt, praktisch das zu glauben und zu übernehmen und so. Ja, so. Und das sind ja eh nur Talking Points, das sind ja keine Argumente, die andere Leute haben, das ist ja nur Ressentiment und Talking Point, ne, und die sind ja eh ein Stück Scheiße, von daher, ja, passt alles schon. Und dieses Jahr habe ich nochmal wieder rausgekramt aus der Mottenkiste, habe ich auf jeden Fall irgendwann schon mal gezeigt, aber ist jetzt mal wieder relevant geworden, und zwar der Herr Böhmermann. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass der sich ja sämtlichen Krempel irgendwo abgeguckt hat, also ganz viele Sachen aus seiner Sendung sind halt zusammengeklaut aus den amerikanischen Vorbildern. Und was mir damals besonders negativ aufgefallen ist, ist, dass er mit seiner ganzen Truppe, also diese ganzen Leute, die ihr da seht, ich glaube, das sind alles Autoren von Böhmermann gewesen. 2016 war das hier, glaube ich. Genau, Mai 2016. Da war er hier bei einer Aufzeichnung von The Nightly Show mit Larry Wilmore. Und diese Nightly Show mit Larry Wilmore war so ziemlich das Übelste überhaupt. Also das war von Comedy Central halt so eine Late-Night-Show. Und bei Comedy Central waren ja auch Colbert und hier die Daily Show. Also Colbert wenigstens war ja auch ein Vorbild für Böhmermann. Da hat er sich ja auch viel weggeklaut, zum Beispiel so eine angehobene Augenbraue. Und ja, das kann, ne? Und dieses Ding, das haben sie da auch mal probiert, so für ein Jahr oder so, diese Nightly Show, aber das war unerträglich, weil da ging es nämlich nur um Rassismus. Da ging es nur um Rassismus und wie schlimm alles ist, ne, wieder diese Geschichte. Und da ist er hingegangen in diese Sendung und hat sich das da angeguckt, wie die da nur über Rassismus und Kram geredet haben. Und hier habe ich sogar noch so ein Transkript gefunden von, also quasi alles, was da geredet wurde in dieser Sendung. Und zum Schluss, da haben die da so ein Talk-Segment gehabt hier, wo, also das ist hier Larry Wilmore, den wir hier sehen auf der rechten Seite. Und dann haben wir hier noch eine Dame und noch so eine andere Dame. Mit denen hat er sich da quasi am Ende von dieser Sendung unterhalten. Und dann ging es dann da halt auch um die Deutschen, die da sind. Und sagt er hier so irgendwas mit Hillary, also da ging es um Präsidentschaftswahl, das war noch davor. Dann sagst du hier, ich glaube, die Leute in unserem Publikum würden sagen, dass ein Deutscher der nächste Präsident wird. Und dann lachen sie alle. Wir haben eine Menge Deutsche hier. Und das waren halt Böhmermann und seine Autoren. Ja, die Deutschen. Und dann applaudieren sie alle. Sie sind bereit. Und dann sagt Larry Wilmore, ja, sie haben auch eine weibliche Führerin. Ein Female Leader, also halt wie es in Amerika immer heißt, Leader. Angela Merkel. So. Und ja, genau, sie haben es geschafft. Und dann sagt ihr einer so, ja, aber mögt ihr sie denn? Und dann wird das noch wiederholt, mögt ihr sie? Und dann sagt Larry, oh Mann, sie sagen nein. Also es war nach dieser ganzen Geschichte mit hier Erdogan war das. Und da hat die Merkel ja natürlich nicht gesagt, so, nee, wir machen ja nichts und so. Und deswegen ist Böhmermann natürlich auch kein Fan von der, außerdem ist sie ja konservativ und das ist ja eh praktische Satan. Aber wir sind progressiver als ihr, es ist wahr, es ist wahr. Ach ja. Und das war das Ende von der Geschichte. Also haben sie sich sogar auch direkt bezogen auf Böhmermann. Und sagen, Leute, ihr seid so progressiv, ihr habt einen weiblichen Führer. Aber nicht schlecht, dann jetten die mal eben mit 15, 17 Leuten da rüber oder was. Und ja, hat bestimmt auch nicht Böhmermann selber bezahlt, würde ich mal tippen. Aber ich habe es nicht mal offen. Wenn das kurz nach Erdogan war, dann hatten sie, ich glaube, da hatten sie eine Sendepause eingelegt. Und vielleicht haben sie es in der Zeit gemacht. Ja, aber die sind da sicher mit dem Segelflugzeug rübergeflogen. Und ich bin sicher. Ja, die sind halt die ganzen Sachen alleine, die in dieser Sendung halt waren. Und das ist ja alles nur Rassismus hier und die Weißen da und die Schwarzen dies und hier ist irgendwas mit Eishockey, das ist garantiert auch wieder irgendwas mit von wegen, die Weißen mögen Eishockey, bla bla bla. Also es war wirklich diese ganze Sendung war einfach nur kritische Rassentheorie, die Comedy-Show oder so. Es ist wirklich unerträglich gewesen und da haben die sich ihre Stichworte dahergeholt, das ist zum Kotzen, also ja. Aber auch da wieder, das ist alles total originell. Der Böhmermann, der ist so originell, das glaubt man gar nicht. Da bezahlt man auch gerne Geld für. Dass sie diese Scheiße hier, die in Amerika gescheitert ist, weil es keiner gucken wollte und keiner da werben wollte und so. Das war ja noch die Zeit, bevor das eigentlich so richtig losgegangen ist, dann mit den Experimenten sozusagen alle Leute zu Race und Gender swappen. Das war noch die Zeit, wo es halt nur immer gesagt wurde, dass das so toll wäre, wenn man das machen würde. Und da ist dieses Ding schon baden gegangen, weil es wirklich so unerträglich war. Ja, und der Böhmermann hat das dann nochmal ausprobiert. Ja. Also ja, hier, Motzen über Fox News, ne, das ist garantiert auch irgendwas von wegen, ja, die Leute da schon wieder, die meinen, dass irgendwie irgendwas mit Präsidentschaftswahl und die Minderheiten und so und so. Es war wirklich die ganze Zeit nur dieser Scheiß. Und jetzt hast du einen Böhmermann, der meint, er muss Erziehungsfernsehen machen. Ja, grauenvoller Scheißdreck. Absolut. Ja, ich wollte nur so anmerken, dass hier diese Sendungskonzepte aus USA, dass sie teilweise auch eingekauft werden müssen. Also ich weiß nicht, ob das dazu gehört, dieser Rassismus. Ja, nee, so natürlich Sendung, nicht, aber weil er hat ja nicht diese Sendung irgendwie komplett übernommen oder so. Ich meine ja nur, dass er quasi ja, so eine Sendung, die so unglaublich politisch ist, und er sitzt damit bei und er sich dann denkt so, ja, sowas mache ich jetzt auch. So, jetzt sind bei mir alle Dämme gebrochen. So, vorher habe ich hier irgendwie Spaß gemacht und mal irgendwie so ein bisschen ausgeteilt gegen Leute, die ich blöd fand oder so, aber jetzt lege ich richtig los hier, jetzt wird die Ungerechtigkeit bekämpft, so meine ich das halt. Ja, aber so ganz falsch ist das auch nicht mit dem eingekauften Konzept, weil doch, ja, wenn es da gewisse Ähnlichkeit gibt, werden die Sachen bezahlt und vor allem Ja, werden aber nicht ja in dem Fall. Produktionsfirmen engagiert, die diese Formate auch da teilweise In schon dem Fall ja produziert nicht. haben. Also das ist ja jetzt, dieses Format hat er jetzt nicht wirklich kopiert. Auch jetzt die hatten ja auch immer diese Talkrunde am Ende halt noch, von der ich gerade vorgelesen hatte, sowas zum Beispiel gibt bei ihm ja nicht. Also, ne, er hat ja nicht dieses Konzept jetzt kopiert, ich meine ja nur, dass er Ja, es sich. müsste schon eindeutige Merkmale sein oder sowas, wie die Spiele dabei Wetten, dass oder so, ne? Das ist zum Beispiel ist ein Merkmal von einem Konzept, das Ja, aber verkaufen kann. was er komplett mal kopiert hat vom Colbert, war dieses Wort. Da gab es immer so ein Segment, wo er so einen Monolog gehalten hat. Beim Colbert war das auch gut, beim Wilmer war es totaler Schwachsinn. Und da ging es immer um so einen Begriff, der dann irgendwie da so ein bisschen führend für war. Und dann sind sie vom einen Begriff auf den nächsten Begriff gekommen, dann noch wieder auf einen Begriff und noch auf einen Begriff. Und zum Ende sind sie da bei dem ursprünglichen Begriff angekommen. Das war irgendwie so der Witz. Beim Colbert war das total gut. Aber beim Böhmermann war es natürlich auch immer Käse. Also ich habe das auch nur zwei, dreimal gesehen. Vielleicht war es bei dem auch irgendwann mal gut, aber die zwei, dreimal, wo ich es gesehen habe, war auch schon wieder ewig her. Ja, und bei dem ist auch alles, auch diese Band, mit der es zu Anfang irgendwie probiert hat, das hat man gleich gesehen, dass das inspiriert war von den Roots hier, die bei Jimmy Fallon sind in Amerika. Dieser Sidekick, den er jetzt, glaube ich, auch nicht mehr hat, der war früher mal bei Harald Schmidt dabei. Der sieht sogar so ähnlich aus wie der Sidekick von Jimmy Fallon und auch so, wie der dann so steht, also vom Publikum mit so einem kleinen Rednerpult, das ist auch von Jimmy Fallon komplett. Und ja, also der klaut sich den ganzen Kram da überall her, Ja. wo er es gut findet. Ne? Also der Typ ist wirklich null originell. Und Ja, seine ganzen, schon so was er da für auch. eine Meinung zu haben hat, holt er sich auch von den Experten dann da ab. Ne? Also. Ja. Es ist wissenschaftlicher Konsens. Ja, und warum müssen wir sowas überhaupt Oder? ertragen? Da geht es hier in dem Artikel ein bisschen drum. Hier ist ein Interview mit Lutz Hachmeister. Das ist ein Kommunikations- und Medienforscher. Und der analysiert halt sehr öfters die Programmstrukturen und die Senderstrukturen hinter den Kulissen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und ja, es sieht einfach sehr starken Reformbedarf, allerdings weder Reformwillen noch ta tatsächlich die Möglichkeit, das System zu reformieren, wie es derzeit besteht. Warum? Weil es einfach total überbürokratisch ist. Ja, Bürokratien wollen nicht irritiert werden. Ziel ist es, quotenstarke Senderformate für Fernsehen und Hörfunk aufrechtzuerhalten. Im Grunde genommen geht es um Ruhe sanft, nichts verändern. Es hat sich immer erfolgreich gegen alle entscheidenden Reformen gewehrt, das bürokratische System. Und da wird sich auch nichts ändern, weil alle Leute, die in diesem System arbeiten, entweder einen rechtlichen Rahmen haben, den sie nicht überschreiten dürfen, oder gar kein Interesse daran haben, dass sich irgendwas bürokratisch ändert, weil sie mit einem ganz normalen Weiter so weiterhin ihr Geld verdienen können und nicht anecken müssen. Es gibt ja keine Massenproteste von den Beitragszahlern. Allerdings sind jetzt alle erschreckt über die jüngsten Skandale. Dabei ist das nur die Spitze des Eisbergs. Frau Schlesinger ist ein Bauernopfer. Also da geht es um die RBB-Intendantin. Der RBB ist in Wahrheit nur ein kleiner Sender, der von den eigenen Problemen der großen ARD-Anstalten gut ablenken konnte. Das ist es ja. RBB, klar, da haben die Hunderttausende, vielleicht Millionen von Euros für fragwürdige Sachen ausgegeben. Aber das passiert ja überall so. Ja, was passiert denn beim ARD? Mit was für Summen hantieren die? Mit sehr viel höheren. Weiter im Text. Was mich sehr überrascht, ist der inzwischen eklatante Mangel an satisfaktionsfähigen Persönlichkeiten im System. Heute regiert der machtbewusste Technokrat, der komplett in einem inzestuösen System groß geworden ist. Ja, die Leute kommen in das bürokratische System rein, sie kennen nichts anders und sie wollen auch gar nichts dran verändern, weil sie werden ja immer weiter langsam hochbefördert. Ja, auch wenn man mal den Tom Buro hat, auf den geht er jetzt ein, der so ein bisschen kritisch ist, was er gesagt hat, ja, er hat sich entschlossen hinter den fahrenden Zug geworfen. Es wirkt auch etwas komisch, wenn jemand sehr spät entdeckt, dass er selbstständig denken kann. Oh. Ja, bezeichnet ist doch, dass es in Köln eine kopfstarke Intendanz nebst Pressestelle gibt, die aber das für Medien normale Geschäft der Kommunikation offenbar nicht erfüllen kann. Also beschäftigt man für viel Geld externe Kommunikationsberater. Ja, weil das Geld ist ja da, die wollen sich nicht einengen, mit selber Verantwortung übernehmen. Deswegen nehmen die einfach das Geld und schmeißen das auf die Beratungsfirmen. Jemand müsste den Bürokratieabbau medienpolitisch in Gang setzen, aber einen Überblick, was abgebaut werden muss, haben nur die Entscheidungsträger selbst, die vom Status quo profitieren. Es ist ja, obwohl die ganzen Unternehmensberatungen für diese ganzen Sender arbeiten, haben die ja überhaupt gar keinen Einblick in die Strukturen. Die kriegen ja immer nur Auftragsarbeiten, ja, und deswegen ist jede Prüfung, externe Prüfung quasi fast unmöglich, weil sich dieses bürokratische System so abschottet und halt hinter den ganzen Gerichtsentscheidungen versteckt, was das angeht. Es wird um jeden Preis vermieden, zu viel Geld für den eigentlichen Geschäftszweck auszugeben, also die Produktion von Programmen. Innovation bedeutet mehr Arbeit. Also es wird lieber an Produktionsfirmen ausgelagert, irgendwelche Formate werden eingekauft, anstatt selber etwas innovativ zu machen. Oder man setzt eben auf Konzepte, die als erfolgreich gelten. Und da sind wir wieder beim Böhmermann. Ja, der nimmt ganz viele Sachen, die irgendwo anders funktioniert haben, schachtelt die zum Senderkonzept zusammen und braucht keine wirkliche Innovation vorzuweisen, um in diesem bürokratischen System erfolgreich zu sein. Und die haben seinen Vertrag gerade erst verlängert. Bitte? Die haben seinen Vertrag auch gerade erst verlängert. Ja, also bis 2025, glaube ich. Anstatt dass was Innovatives kommt, immer mehr von dem Gleichen. Tja, es fehlt heute an vielem, an mehr Dokumentationen zur Hauptsendezeit, an Geld für Intensivrecherchen und an kenntlichen Autoren. Es ist doch ein Witz, dass es jenseits der vielen Talkshows kein einziges vernünftiges Interviewformat gibt. Aber mein Kommentar dazu, aber Böhmermann gibt's doch. Ja, nicht mal der macht Interviews, außer irgendwelche Spaßsachen. Ja, er hält eine externe politische Aufsichtsinstanz für sinnvoll, nach dem britischen Vorbild der Ofcom. Sie kontrolliert das gesamte Medienwesen, in Teilen auch die BBC. Das wäre ein zentraler Reformschritt, wie es ihn auch in Kanada, Australien, der Schweiz und Österreich gibt. Nur in Deutschland mit seinem Hyperföderalismus ist sowas nicht zu finden. Da haben wir ja nur die Rundfunkräte aus den Länderanstalten, die dann nach Proporz besetzt werden und keine wirklichen Entscheidungen treffen, weil sie ja davon abhängig sind, dass sie wieder dort eingesetzt werden. Deswegen bloß nicht anecken und bloß nichts verändern. Das System braucht wieder eine Nullmessung mit dem zentralen Kriterium, wie viel vom Budget wirklich ins Programm fließt und was der reinen Selbstverwaltung dient. Ja, weil wenn man sich die Zahlen mal wirklich anguckt, wie viel Eigenproduktionen haben die Öffentlich-Rechtlichen? Sehr, sehr, sehr wenig. Und die sind sehr teuer. Ja, und man liest zwar ab und zu mal was von einem Kameramann, der fürs Nichtstun ein paar tausend Euro im Monat bezahlt bekommt, aber die meisten sind ja auch outgesourced an Produktionsfirmen. So viele sind das gar nicht mehr. Ja, und dann plädiert er zum Schluss noch darauf, dass man die ganze Finanzbasis umstellen muss. Ein zentrales Gremium, dem der Bundesjurisdiktion zugeordnet und auch eine Finanzierung über das Steuersystem mit allen Kontrollmechanismen, die für Steuergelder gelten, die es ja bei den Beitragszahlungen nicht gibt. Ja, aber er glaubt nicht daran, weil das halt alles so ein verkrustetes System ist. Was soll man sagen? Ja, das ist mal. Ja, ja. Former Twitter Trust and Safety Boss. In Rage ja. Auf Hunter der Biden falls. Oh, der Laptop. Der Laptop. Gute Musk hat ja vorgestern, glaube ich, war das, eine Nachtschicht eingelegt für uns hier in Deutschland. Irgendwas, glaube ich, früher Abend. Und hat den Journalisten Matt Taibbi da mit Dokumenten ausgestattet, wo es um die Einflussnahme politischer Player während der Wahlen auf die Moderation von Twitter geht. Ich fand es super spannend. Ich habe mir das live angeguckt. Ja, da ging es ja vor allem darum, dass halt da Dokumente gezeigt worden sind, zum Beispiel, wo die Biden-Campaign einfach eine Mail geschickt hat und gesagt hat, hier, schaut euch bitte mal die Tweets an, die gefallen uns nicht. Und dann die nächste Mail dazu, ja, ich habe mich drum gekümmert, von einem anderen Twitter-Mitarbeiter. Also da ist auf Zurufzeug gelöscht worden. Und dann ging es auch vor allem um die Hunter Biden Laptop-Geschichte, wie die so zensiert werden konnte. Und da wird auch sehr klar aus den E-Mails, aus denen dort der Matt Taibbi zitiert hat, dass da halt massiv mit heißer Nadel gestrickt worden ist. Es wurden ja dann, als es das erste Mal gab, ich glaube, es war die New York Times oder die Post. Die Post, ja. Die Post war es, ne, die die Geschichte zum ersten Mal hatte. Und dann am nächsten Tag wurden ja Leute, die nur einfach kommentarlos diesen Artikel von der Post geteilt haben, wurden ja schon gebannt. Darunter auch Politiker der Republikanischen Partei. Und da gab es auch Beschwerden darüber. Und dann gab es interne Memos so nach dem Motto, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, machen wir doch Hacked Materials. Und dann gab es sogar, also das... dass man halt sagt, dass diese Sachen werden gesperrt, weil diese sind durch Hacking erreichte Informationen und die dürfen auf Twitter nicht veröffentlicht werden. Dann haben wir schon intern die Leute gesagt, sieht man halt auch wieder in den Memos und den E-Mail-Verkehr, ja, aber das ist ja nicht wirklich gehackt. Also ne, da müssten wir ja erstmal irgendwie, da ist ja jetzt niemand hat das irgendwie, das ist einfach halt, der Biden war so kaputt, dass er das Ding abgegeben und nie wieder abgeholt hat und seine Festplatte nicht gelöscht hat. Ist eigentlich kein Hacking. Und dann ging es hin und her. Man hat sich dann aber halt auf diese Sache versteift und hat gesagt, das machen wir jetzt einfach so. Und ein delikates Detail davon war, dass man halt auch dem Jack Dorsey, dem damaligen Chef von Twitter, einfach nichts davon gesagt hat. Also man hat das hinter seinem Rücken gemacht. Und dann gab es auch, der Matt Taibbi hat dann eine Mail gepostet von Jack Dorsey an hier dieses Twitter Trust and Safety Council mit einem Artikel von Matt Taibbi im Anhang, so, wo er darüber berichtet hat und gesagt hat, bei Twitter wird es zensiert. Und Jack Dorsey dann seine Leute fragt, sag mal, was macht ihr denn da? Also schon wirklich ein tiefer Einblick. Und Musk hat ja auch gesagt, wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich Informationen über diese ganzen Shadowbanning und De-Boosting-Geschichten kriegen. Das würde mich auch sehr interessieren. Gerade jetzt gestern hat der Dr. Nick den Verdacht geäußert, dass man halt immer noch mindestens gedeboostet wird, wenn man den Gamergate-Hashtag benutzt. Und ich fände das einen super interessanten Fall, auch daran mal zu gucken, wie ist denn dieser Hashtag und wie sind die Leute, die den unterstützt haben, von Twitter halt behandelt worden. Fände ich super spannend. Mal gucken, was da noch passiert. In dem Artikel, den wir jetzt um die lange Rede kurzer Sinn, in dem Artikel hier beschweren sich jetzt ehemalige Mitarbeiter von Twitter, Musk habe sie gedoxt. Praktisch. Also dadurch, dass er gesagt hat, ja, das waren die Mitarbeiter von Twitter, die das verbockt haben, die halt diese Mails, diese Bückling-Mails für die Demokraten geschrieben haben oder Sachen einfach durchgewunken haben. Das waren zum einen hier die Vijaya Gadde, die Chefin hier von dem Trust and Safety Council, als auch halt dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Joel Roth, genau. Und Joel Roth, der sagt, ja, er wird jetzt hier praktisch, ihm sein Leben wird unsicherer dadurch, dass der Matt Taibbi seinen Namen veröffentlicht hat. Und dann wollen wir doch alle eine Krokodilsträne rausdrücken für den armen Joel Roth. Es war völlig in Ordnung. Der Vorwurf ist deswegen Blödsinn, weil die sich ja selber auch immer mit diesen Themen in den Vordergrund gespielt haben und öffentlich darüber auch geredet haben. Und das ja auch aus ihrem Beruf her, das war ja der Job von denen. Da können sie ja jetzt nicht sagen, wir haben da keine Verantwortung für, weil das war die Verantwortung von denen im Unternehmen, diese ganzen Sachen durchzuziehen. Eine Sache muss ich noch ein bisschen relativieren. Ja, es gab sehr viel Schlagseite für die Demokratische Partei, aber zur Wahrheit gehört auch, dass auch republikanische Wahlkampfmanager Kontakte bei Twitter hatten, die ähnliche Sachen für die auch machen konnten. Allerdings war einfach das Verhältnis durch persönliche Kontakte eingeschränkt. Und es gab einfach mehr Leute, die die eine Partei mehr unterstützt haben als die andere. Und dadurch ist es zu dieser Schlagseite gekommen, dass halt bestimmte Sachen einfach durchgewunken wurden. Bei anderen hat man nochmal genauer hingeschaut, einfach weil mehr Personen ein eigenes politisches Interesse daran hatten, das in die eine oder andere Richtung zu steuern. Aber dass nur die Demokraten Zugriff auf diese Sachen hatten, das stimmt nicht. Aber sie waren halt sehr stark übervorteilt. Das Ganze hatte ja den Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, sowas wie bei der Trump-Wahl darf nie wieder passieren, dass irgendwie böse, böse Russen Propaganda verbreiten und deswegen jemand gewählt wird, der eigentlich gar nicht hätte gewählt werden dürfen. Und deswegen müssen wir bei allen Wahlkämpfen ganz besonders vorsichtig sein und gucken, dass so eine Desinformationskampagne nicht mehr gefahren wird, um den politischen Betrieb nicht zu beeinflussen. Und das ist ja genau das, was hier passiert ist. Dadurch, dass diese Story unterdrückt wurde, wurde ja dadurch Einfluss auf den Wahlkampf genommen. Ja, und das ist schon eine sehr perfide Angelegenheit gewesen. Ja, aber wie gesagt, beide hatten Zugriff auf diese Sachen. Die einen konnten sich halt nur mehr durchsetzen. Ja, und das ja, aber auch zahlenmäßig das, ist das halt ja, das ist aber das, womit sie sich jetzt rausreden. Also ich habe das jetzt bei zwei deutschen Journalisten aus dem linken Lager gefunden, diese Meldung. Und die war da so hingeframed, dass es hieß, jetzt ist es erwiesen. Trump-Leute haben irgendwelche Twitter-Sperren haben wollen. Und das, was bei denen jetzt hängen bleibt. Klar, das ist alles nur ein Vorwand gewesen. Das sage ich ja auch. Aber das ist ja das, mit dem die das überhaupt argumentiert haben. So nach dem Motto, ja, wir greifen ein, weil wir das ja verhindern müssen, dass sowas nochmal passiert. Ja, und das war ja auch nicht nur bei Twitter so. Ich meine, war jetzt noch was in dem Artikel, sonst kommen wir direkt zum nächsten. Da geht es direkt von der New York Post, die halt das ganze Thema auch losgetreten hat. Nochmal zum Hintergrund, wie du schon gesagt hattest, der Laptop wurde von ihm, also von Hunter Biden oder von einem seiner Assistenten zur Reparatur gegeben, wurde nie bezahlt, nie abgeholt und dann hat der Besitzer ja die Daten von der Festplatte verkauft, was er auch so nach amerikanischem Recht halt durfte, weil es nach einer gewissen Zeit nicht abgeholt wurde. So sind die Daten im Umlauf gekommen. Dann hieß es erst, das wäre eine Geheimdienstaktion gewesen, dann hieß es, die Daten wurden manipuliert, die wurden gehackt, da hätte ja jeder Mögliche irgendwas draufspielen können. Man hat halt mit verschiedenen Sachen versucht, die ganze Sache immer zu diskreditieren, obwohl es von Anfang an Hand und Fuß hatte, ja, mit dem ganzen unappetitlichen Content, der da halt drauf war. Ich denke mal, da haben wir alle ein paar Videos auf Twitter gesehen im letzten Jahr, die wir ganz gerne wieder vergessen würden. Ja, und der Joe Roth, der Head of Trust and Safety nach der VJJ, die VJJ, die war, glaube ich, nicht Head of Legal. Ja, also Head of Legal. Von der Rechtsabteilung. Hat der Chat mich auch schon berichtet. Habt ihr dieses Meme eigentlich gesehen? Real women don't have a penis and Twitter doesn't have a Vijaya? Ja, anymore. Ja, die war ja, glaube ich, auch mal sogar bei Tim Pool und hat sich da irgendwie gerechtfertigt mit dem Jack Dorsey zusammen. Aber nee, gut, das war mit Tim Pool und Jack Dorsey bei Joe Rogan, so war's. Ach, bei Joe Rogan war es, genau, so, ja. Ja, und der Joe Roth, der hat halt mittlerweile auch gesagt, ja, er will sich davon entfernen und es war ja nie seine Absicht, das irgendwie zu unterdrücken. Ja, ultimately for me, it didn't reach a place where I was comfortable removing this content from Twitter, sagt er. De facto hat er es aber gemacht. So, also jetzt sagt er, nee, ich habe das doch alles gar nicht so schlimm gemacht, aber es ist ja so gewesen, dass es ja, und redet sich halt auch aus mit dieser Hack-and-Leak-Campaign, ne, dass es halt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter steht, okay, wenn man gehacktes Material bekommt, dann wird das nicht promoted aufgrund dessen, weil man kriminelles Verhalten nicht belohnen will. Es ist natürlich, das sind halt alles so schwammige Sachen, die es sehr einfach machen, Nachrichten zu filtern, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ja. Und ja, weiterhin nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, die haben einfach besonders vorsichtig gehandelt, weil sie Hinweise bekommen haben, es darf den Wahlkampf nicht manipulieren. Teilweise sind sogar Leute vom FBI bei denen gewesen, haben denen die Hinweise gegeben. Das Gleiche war bei Facebook ja auch. Der wie heißt nochmal, der Androide, der Twitter-Chef, der Zuckerberg, ja, der hat ja auch gesagt, im gleichen Kontext, ja, wo diese ganze Hunter Biden Laptop-Story kam, sind FBI-Agenten auf uns zugetreten und haben gesagt, so ja, da muss man mal vorsichtig sein bei diesen Sachen. Und Mark Zuckerberg hat halt gesagt, wie war das nochmal? Fand ich eine gute Formulierung. We just kind of thought, hey, look, if the FBI, which I still view, is a legitimate institution in this country, it's a very professional law enforcement, If they come to us and tell us that we need to be on guard about something, then I want to take that seriously. Also er meinte, ja gut, er hat das halt, das hat halt Eindruck auf ihn gemacht, dass das FBI auf ihn zugetreten ist und gesagt hat, hier, das sei mal lieber vorsichtig, was ihr mit diesen Sachen weitergebt. Ne? Das ist halt auch nochmal eine Dimension, abseits von dieser internen Beeinflussung durch die Wahlkampfmanager auf Angestellte bei Twitter, die das dann zensiert haben, sage ich jetzt einfach mal so, gab es halt auch offizielle Behörden, die auch noch Einfluss auf die genommen haben. Es ist schon an sich sehr unappetitliche Situation. Ne? Wir reden ja hier von Amerika und nicht von so einem Staat wie, was hatten wir gerade, Katar? Da ist es ja, kann man davon ja eher ausgehen. Ja. Und ja, bin ich gespannt, was Elon Musk halt noch an internen Dokumenten veröffentlicht. Ich gehe mal davon aus, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute so geschrien haben, wo der Elon Musk das Ruder übernommen hat, weil die genau das befürchtet haben, dass er einfach mal in den Nachrichtenarchiven kramt und er darf ja diese Sachen auch veröffentlichen, weil das sind ja unternehmensinterne Sachen. Da kann noch einiges an interessanten Sachen rauskommen, ja, weil man hat ja gelesen, die haben nicht sehr verklausuliert die ganzen Sachen dargestellt. Die haben schon Klartext geredet. So nach dem Motto, ja, it's done. I removed it for you. Und solche Sachen. Tja, schon komisch. Tja. Mal schauen, was als nächstes kommt. Oh. Als nächstes kommt die Reaktion der Presse auf den ganzen Unsinn. Ah, okay. Und ich habe irgendwie so ein Flashback gehabt nach 2014. Ich weiß auch nicht warum. Aber wenn man sich hier das mal anschaut, das ist ein Screenshot, den jemand zusammengestellt hat. Da haben wir halt so hier einmal Bessie Eaton, die sagt, a journalist agrees to terms they refuse to describe to do social media PR for the richest man alive. Jared Hall schreibt, wealthiest guy on earth doing PR work. Mehdi Hassan schreibt, PR work for the world's richest man. McDermott schreibt, doing PR for the richest person in the world. Was haben wir noch? PR for the world's richest huckster. PR work for the richest person in the world. PR for the richest man in the world. PR for the world's richest billionaire. PR work for the richest man on the planet. Ja. Ich meine, ja, was soll ich mir dabei noch denken? Journal Pros Webliste oder so? Gibt es eine Gruppe, wo ihr das absprecht, wo ihr das Wording irgendwie euch rauszieht aus dem Arsch und das dann an alle verteilt und sagt, hier, das ist das, was ihr morgen bitte dem dummen Volk hinhaltet? Oh, bitte nicht auf die Nachricht schauen, nur darauf schauen, dass da jemand für den reichsten Mann der Welt etwas gemacht hat. Schaut bitte hierher, reichster Mann der Welt, immer auf die Hand schauen. Ja. Zum Kotzen. Tja, und diese ganze Sache, da ging es ja jetzt nur um den Wahlkampf in Amerika. Es gab ja auch Wahlkämpfe in anderen Ländern, die teilweise auch medial über Twitter und die Social-Media-Sachen abgebildet wurden. Da hat er das ja auch schon, er hat ja schon angekündigt, ein weiteres Land, dass da Enthüllungen kommen. Ja, da hat gerade auch einer im Chat gesagt, gab es in Deutschland nicht auch mal einen Wahlkampf? Und ja, das könnte man einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn man sich jetzt diese nächste Nachrichtenmeldung hier anschaut. Ne? Ja, und Brasilien war das Land, das er schon angekündigt hat. Ne? Und da waren auch gleich die Guten zur Stelle und haben auf Twitter geschrieben, ja, ist doch gut, dass in Brasilien der Bolsonaro nicht gewonnen hat. Von Demokratie haben die halt noch nie gehört. Ja, und bei der EU ist das nicht viel anders. Sie ziehen angeblich hier die Daumenschrauben an, schreibt ZDF beim Musk und Twitter. Das heißt, sie wollen, wie ich schon mal gesagt habe, ihre Gesetze einfach durchsetzen, dass sie sich da an diese Netzwerke sich dann halten, was dann in den jeweiligen Bereichen gültig ist. Und da sie jetzt einen neuen Digital Services Act aufgelegt haben, der wohl erst irgendwie letzten Monat oder so beschlossen wurde, dann auch erst in Zukunft in Kraft tritt. Ja, wollen sie dem Dings da, dem muss ich da ein bisschen auf die Füße treten. Ja, er ist vor zwei Wochen in Kraft getreten, nur so nebenbei, ja. Aber ja. Er soll also mehr kommen, er soll mehr moderieren, mehr löschen im Prinzip, ne? Und ja, besser kooperieren oder so mit den Behörden. Was er ja eigentlich nicht ja, so richtig das ist wollte. So eine Scheiße, wo ich mich halt auch frage. Also ist halt warum? Wie kann man so ein Gesetz überhaupt machen? Da finde ich irgendwie, das mit ja, dem man solche Drohungen halt, aussprechen kann. Das naja, weil ja, Desinformation ist doch schlecht, Hassrede ist doch nicht gut. Da wollen wir doch alle weniger von haben. Und guck mal hier, wie viele Zeitungsartikel es gibt. Ja, also steht, dass es jetzt mehr ist. Der Hassrede und den Desinformationen. Ja, ist. Wir wissen das, aber du weißt ja, wie die Leute sind. Ich rede mich halt nur drüber auf, dass es halt überhaupt niemand, weil auch bei unseren Politikern ja nur so Dings von wegen, ja, jetzt haben wir endlich den Digital Service Act hier, jetzt können wir endlich hier vernünftig und es ist ja die so FDP schlimm. Ich stand jetzt immer verhandlungslos, musst du zu sein, ne? Und wir brauchen mehr Einfluss, wir brauchen mehr Einfluss darauf und dann wird das alles schon gut gehen. Und ja, und der böse Musk und mit seiner furchtbaren Redefreiheit, oh mein Gott, wir wissen ja aus Medienberichten, wie schlimm das ist mit der Redefreiheit. Und Desinformation ist so schlecht, habe ich gelesen in einem Artikel von irgendwelchen. Al Jazeera. Ja, wahrscheinlich. Los. Ja, also was steht denn im DSM eigentlich drin? Im Endeffekt ist das Netz-DG für ganz Deutschland. Man muss halt Möglichkeiten haben, Sachen zu melden, wenn sie gegen Gesetze verstoßen. Und es muss halt so ein Takedown- und Notice-Verfahren geben, halt, dass die Leute gewarnt werden, hier, es wurde jetzt direkt entfernt oder... Ja, sie wollen wegen Hass entfernen lassen und definieren Hass einfach nicht. Ja, und es müssen halt so spezielle Moderationsteams vor Ort sein. Es müssen Ansprechpartner vor Ort sein für die Behörden der einzelnen Länder. Es reicht halt nicht, wenn nur einer da in Irland sitzt, wo die alle registriert sind, sondern halt du brauchst halt ladungsfähige Anschriften in den ganzen EU-Ländern. Aber der Großteil ist halt, ja, du musst halt die Möglichkeit haben, dass die Leute das melden können. Du musst ein Team haben, was das überprüft anhand von Kriterien, die wir in die Hand geben, ja. Und du musst mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Das ist gut gesagt, aber das ist in einer. Bei Twitter gab es eine Frau, die hat das ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube, was bei Twitter oder Behördenfrau, auf jeden Fall haben sie irgendwie gesagt, dass sie, ja, genau, von der EU eine Frau, die hat irgendwie gesagt, die hätten jetzt mit der Zeit so diffizile Regeln ausgearbeitet, die Twitter-Mitarbeiter so gut verstanden gehabt hätten, die jetzt aber leider alle weg sind, dass sie gar nicht so richtig wissen, wie sie das den neuen Leuten allen beibringen sollen oder so. Das heißt, die haben schon so ziselierte Formulierungen und Gesetzesvorhaben und ja, Regeln in deinem Kopf, die kannst du ja kaum verstehen als Bürger, geschweige denn ja durchschauen richtig gehend, ne? Also ich finde das wirklich viel zu übertrieben, diese Eingriffe. Das macht einiges kaputt. Ja, Family House of Iranian. Climber, Rekabi, Destroyed. Genau, okay. Das war diese Dame, die hier zu so einem Kletterwettbewerb angetreten ist und ihren Schleier da abgenommen hat, ihre Haarbedeckung, wie auch immer. Es geht auch nur. Kopftuch. Und, nein, Quatsch. Und das hat ja so ein bisschen Wellen geschlagen. Das war ja bei uns ganz groß. Überall zu lesen, die mutige Frau, und dann war ja schon direkt darauf folgte die Frage, was ist denn jetzt mit ihr, wo ist sie denn abgeblieben, und Iran war ja berichtet hier, dass wohl das Haus von der Familie von ihr zerstört wurde, also wahrscheinlich die ganze Familie jetzt da massiven Repressalien ausgesetzt ist. Mein lieber Scholli. Das kommt davon, wenn man Ideologen unbeschränkte Macht einräumt. Was jetzt ohne Kopftuch ist geklettert, oder was? Ja, genau, wie man auf dem Bild da gesehen hat, ja. Mhm. Oh mein Gott, das Bild geht doch noch um die Welt. Schlimm. Ja, und hier haben wir wieder was, wo man sich am Kopf fasst und sich denkt, okay, hier gab's ein Foto von der Veranstaltung von der, wie heißt sie, Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da ist hier die Rede von transnationalem. Müssen wir mal helfen, das ist zu klein bei mir. Ich sehe es nicht mehr, das ist aus dem Bild. Ja, auf dem Bild steht das da drauf. Hier rechts unten. Transnationale. Transnationaler Rechtsextremismus oder Terrorismus. Transnationaler Rechtsterrorismus. Ideologischer Unterbau und Verbreitung. Und eines von den Beispielen, was sie hier haben. Also das hier ist, glaube ich, von Republic, ne? Von den Leuten hier von diesem einen von der CDU. Und das hier ist halt eben Achtung Reichelt. Und der Herr Reichelt schreibt dazu, wenn man kritisch mit Klimaklebern umgeht, zählt man bei der Konrad-Adenauer-Stiftung jetzt als ideologischer Unterbau des transnationalen Rechtsterrorismus. Ja. Linksextreme Hetzparolen im Herzen der CDU. Ja, kann man nicht anders sagen. Was steht auf dem Ding drauf hier? Klimakleber haben Ähnlichkeit mit der Mao-Diktatur oder irgend sowas oder Methoden der Mao-Diktatur. Ja, sorry. Ist halt genau, schon die, irgendwo so. Also, und die CDU unter Merkel hat auch nichts mit grüner Politik zu tun. Ne? Das ist ja auch so ein, immer so ein Punkt, der abgelehnt wird. Kann man einfach schön diskreditieren, indem man die extremsten Beispiele rausreizt und sagen, ja, damit macht man sich ja gemein, wenn man dagegen ist. Woher kennt man diese Taktik nochmal? Grenada-Gate. Kennst du von der Merkel oder was? Ach ja, der G, der macht schon komische Sachen in letzter Zeit. Ja. Habt ihr dieses Interview gesehen, wo der diese Maske auf hatte? Ja, darum geht es ja auch. Komisch. In dem Artikel hier von der Welt. Also in Deutschland sollte Kanye in nächster Zeit nicht auftreten. Das würde ich auch empfehlen. Da könnte er Ärger bekommen, sag ich jetzt mal. Man würde meinen, er hätte sich zu lange mit dem Xaver unterhalten. Ne? Ja, da müsste ich auch denken. Der Xaver hat doch Abbitte geleistet. Ja, da kommt er irgendwann auch, er kommt irgendwann auch angegriffen. Ja, aber wenn ich er hätte merkt, ehrlich dass... gesagt mehr an den Hildmann erinnert. An ja, Attila Hildmann. Ja, auf jeden Fall. Oder Axel Stoll halt. Ne? Ja. Ja, ich habe das hier größtenteils reingenommen, weil das ist eigentlich auch schon wieder so ein Narrativbuster normalerweise für den ganzen Shit, den wir uns die ganze Zeit anhören müssen. Also es das heißt ja immer, ja, das ist hier halt das Weißsein und so, ne, was halt irgendwelche Ideen mit sich bringt. Und dieser gute Mann hier oder diese Person ist ja nun nicht weiß und hat trotzdem schwachsinnige Ideen, weil er wahrscheinlich einfach ja so ein Egoman irgendwie ist, psychisch. Das ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass er so ein bisschen abgehoben ist. Und jetzt hat ihm seine Abgehobenheit da irgendwie den Milo Yiannopoulos und diesem Nick Fuentes in die Arme gespielt, die ihn jetzt, glaube ich, schön benutzen und sein Geld verwenden. Also Milo jetzt wieder sein Comeback wittert und jetzt wieder Privatjet fliegen darf, nachdem er ja eine Zeit lang irgendwie nur vom Holzkreuze im Teleshopping verkaufen irgendwie gelebt hat oder so. Und jetzt kann er ja mal wieder ein bisschen auf Jet Set machen. Und wir sind ja auch mit einem Privatflieger da zum Tim Pool geflogen und bei dem schon aus der Sendung rausmarschiert, weil Kanye West irgendwie unbedingt darauf bestanden hat, dass die Medien von der kleinen Gruppe kontrolliert werden. In diesem Fall meinte er halt schon die Juden damit. Und der Tim Pool hat ihm da widersprochen und gesagt, das könnte man nicht anhand von irgendwelchen Sachen festmachen, die jetzt nichts mit dem eigentlichen Ding zu tun haben. Und es gibt immer solche und solche und so. Und ja, da hat er dann irgendwie einen Abflug gemacht mit den anderen Hansels. Und ein paar Tage später war er dann nochmal beim Alex Jones und hat also dazu geführt, dass der Alex Jones da so ein bisschen verlegen reingeguckt hat, was da für ein Quatsch erzählt wird in seiner Sendung, und das wäre ja schon echt was heißen. Allerdings. Ja. Macht er das immer noch, der Jones? Ja, macht er ja. Ist natürlich ja überall gesperrt. Und aber auf seinem eigenen Ding oder bei Rumble oder irgendwo, da macht er das halt noch. Ja, und da ging es halt erstmal um dieses Ding von wegen, man soll die Leute nicht einfach rechts nennen oder so, was ja prinzipiell stimmt. Das werden sie jetzt natürlich wieder so umdrehen, dass das ja dann eigentlich doch immer gerechtfertigt ist oder so. Also es ist sowieso absoluter, also hier der James Lindsay hat auch schon gesagt, ja, das wird super jetzt wird jeder, der irgendwie konservativ ist oder so, wird jetzt demnächst mit dem Kanye hier schön in eine Ecke gestellt. Und oder ein Problem halt mit den SJWs hat oder solche Sachen, weil er ja auch mit der Candace Owens da irgendwie unterwegs war und so, die aus meiner Sicht ja auch damals bei Gamergate schon da probiert hat, sich reinzudrehen, da auch schon so ein bisschen zwielichtig war, will ich jetzt nicht auch noch so tief drauf einsteigen. Ja, und auf dieses Ding mit Leute nennen nicht rechts, einfach so und so weiter, ist er ja dann irgendwie voll abgedreht mit, ja, Sachen an Hitler waren auch irgendwie gut und Zum Beispiel die Autobahn, also ja, stimmt das. Er hat die Autobahn oh gebaut. Das ist ja, aber er hat noch völlig einen anderen Unsinn erzählt, irgendwas mit. Er hat auch noch ganz andere Sachen ihm zu. Er wäre so ein toller Architekt gewesen. Ja, genau. So, ja. Oder so Hallo, Herr Tief oder so. Versteckt. Ja, und außerdem, ja, außerdem gleitet er auch immer wieder ab mit dieser Geschichte hier von dem, wie heißt dieser, ist das der Farrakhan? Dieser. Ja, Louis nee, Farrakhan ist der muslimische wahrscheinlich, ist eher hier diese Black Hebrew. Nee, nicht Black Hebrew Israelite, der ist christlich geprägt. Also ja, Kanye jetzt, aber ich glaube, er hatte da mit irgendwem von diesen Leuten doch auch irgendwie zu tun. Da hat sie bei Tim Pool auch kurz drüber gesprochen. Also zum Louis Farrakhan hat er sich immer abgegrenzt, vielleicht mittlerweile auch nicht mehr. Ja, kann sein. Auf jeden Fall fing er auch an mit diesem Ding von wegen, dass die Juden ja eigentlich die Schwarzen auch wären und so. Ja, und das ist ja, so, das ist ja direkt von diesem... Er hat auch gesagt, dass die Schwarzen aus Afrika nach Amerika gegangen sind und da die Roten geworden sind. Damn. Ja, das ist, glaube ich, auch aus diesem... Nee, das ist von den Mormonen, glaube ich. Ja, wollte ich ja sagen, das könnte auch von Hubbard sein. Ja, oder nee, so, nee, aber bei den Mormonen sind ja irgendwelche jüdischen Stämme, glaube ich, nach Amerika ausgewandert, aber die waren nicht schwarz. Er sagte ja, er war schwarz und ist dann rot, also we ja, was, doch, er hat aber auch gesagt, sie waren nicht schwarz. Und er sagt, sie waren vielleicht schwarz. Also, die waren ja sowieso nicht überwiegend schwarz, das ist eh Quatsch. Ne? Ja, auf jeden Fall ist er da in diesem Kram auch irgendwie drin. Das kann sein, dass er sich da auch aus 30 Fragmenten irgendwas zusammengebaut hat, aber so wird es ja jetzt bei den Leuten nicht ankommen. Also freut euch schon mal auf wahrscheinlich ist GEMA geht auch schuld an Kanye und natürlich. Und das wird, wir haben ihn radikalisiert damals. Ja, das ist Make America Great Again Hut auf und wahrscheinlich hat er auch irgendwann schon mal ein Computerspiel gespielt und oder sich aufgeregt über Leute, die es nicht richtig können oder so oder nicht wollen oder weiß ich nicht was. Und deswegen wird das alles schön miteinander verrührt werden. Ne? Also da haben wir jetzt schon die ersten Ausläufer von gesehen diese Woche. Und genauso wie mit diesem Citizen Go und irgendwelchen russischen Oligarchen wird es hier auch wieder, der Kanye-Komplex wird da auch an allem schuld sein. Und nicht, dass der Typ irgendwie komplett einen an der Waffel hat. Wie immer natürlich. Ja, in Deutschland gibt es auch irgendwelche Treffen hier im Osten und da haben sich Leute von der Dritte Weg, von der AfD und von einer Partei, die ich noch nie gehört habe, Deutsche Konservative nennt die sich wohl, haben sich da auch getroffen, was hier dieser Kanal, der wahrscheinlich einen Antifa-Einschlag hat, als Vernetzungstreffen bezeichnet, aber ja, es erweckt auf jeden Fall den Eindruck, ein Vernetzungstreffen zu sein und hier gibt es auch Videos und ja, also wenn man sich mit dem Dritten Weg da auf eine Veranstaltung begibt bei diesen deutschen Konservativen, weiß ich jetzt nicht. Ja, da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man dann da in die Nähe gerückt wird. Also wollte ich auch mal hier wieder erwähnen. Nicht, dass man sich immer nur über den Kram da bei den Linken aufregt. Ja, es gibt genug kritikwürdig, deswegen muss man ja nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Aber naja. Ja, ich meine, von so Parteien, die klein sind, hört man eh zu wenig, von daher ist das dann schon mal okay. Mindestens mal, wenn sie sich gründen, dass man es mal erfährt. Tja, mein Lieblingsartikel der Woche, wo ich diese Überschrift gelesen habe, hatte ich direkt spontan mir das Bedürfnis, einen Holzhexer zu kaufen, wenn ihr versteht. Downstate is a play about pedophiles and it's also brilliant. Ja, okay. Hier geht es um eine Rezension von einem Off-Broadway-Theaterstück. In New York. Und es behandelt halt das Schicksal von verschiedenen Pädophilen, die verurteilt wurden und aus dem Gefängnis wieder rausgekommen sind. Der Autor ist total fasziniert und hat das total in sein Herz geschlossen, weil das mit ein paar alten Stigmas aufräumt, wie er meint, und halt diese Kriminellen mal von ihrer menschlichen Seite zeigt. Also das Schauspiel, das spielt mit den Vorurteilen, die das Publikum hat und verdreht sie ins Gegenteil. Da es werden die Ja, die Straftaten werden relativ detailliert beschrieben, um das Publikum ein bisschen zu schocken. Und direkt im Kontrast gestellt wird dann das schlimme Schicksal, was diese Leute ereilt hat, weil sie im Gefängnis waren und im Gefängnis dann teilweise halt auch eine nicht so schöne Zeit hatten mit ihren Mithäftlingen, wie man es ja so manchmal hört, dass sie nicht so die beliebtesten Inhaftierten sind. Und ja, as the predators who've completed their prison terms are depicted not as monsters, but rather as complicated, troubled souls. Ja, also da kommen mir direkt die Tränen. Es geht halt um vier Leute, die so eine Selbsthilfegruppe gründen, also Pedos Anonymous oder auch immer. Und halt über ihre Probleme reden. Und im zweiten Teil geht es im Endeffekt darum, dass ein Opfer von einem von diesen Pädophilen, der selber in Therapie ist, quasi seinen ehemaligen Aggressor konfrontiert, um über dieses Trauma hinwegzukommen. Und der Autor von diesem Artikel findet es wunderbar, dass quasi die ganze Dynamik, die dargestellt wird, einfach nur auf dem Opfer weiter rumhackt. Ja, also it is made thornier by the drama's most disagreeable character, a victim of Fred's, now grown up and portrayed all too irritatingly well by Tim Hopper. Also der macht sich quasi darüber lustig, dass das Opfer leidet unter dem, was ihm passiert ist, immer noch als erwachsener Mann. The playwright cannot hide his scorn for Andy, also das Opfer, who has made a successful life for himself as a Chicago finance guy and now seems intent on some kind of purging reunion with the man who molested him as a child on a piano bench. The meeting seems to be part of Andy's therapy, which Downstate implies may be advisable, but at this point also suggests that it is an indulgent marinating in self-pity. Also es ist quasi, das Opfer soll mal aufhören mit seinem, soll sich mal selber nicht so leid tun und der soll den armen Mann, der jetzt im Gefängnis gelitten hat, soll der mal in Ruhe lassen und der hat doch schon genug gezahlt für seine Sünden und so weiter. Und das Opfer, obwohl der immer noch leidet, du kannst ja mal auf 30% runter. Okay, jetzt hast du schon weggemacht. Aber das ist einfach ein Bild, wie der Typ, das Opfer, sitzt auf der Couch, ist am Weinen. Und der Typ, der den halt als Kind belästigt hat, sitzt einfach neben den und guckt den so ganz unbeteiligt an. Und der Rest von dem Theaterstück geht halt nur darüber, wie egoistisch das Opfer ist und dass es doch mal bitte über seine Probleme hinwegkommen soll. Und der Autor findet das einfach super, dieses ganze Theaterstück. Und es passt in die moderne Zeit und endlich mal wieder etwas, womit man das Publikum schockieren kann. Und mein Lieblingsartikel der Woche, wie gesagt. Ekelhaft einfach nur. Was ist los mit diesen Leuten? Tja. Ja, hier berichtet der Spiegel, dass der Gregor Gysi einen Klimakleber vor Gericht verteidigt hat. Ich meine, es war ein Bezahlartikel, wenn ich alles täuscht. Das heißt, viel mehr Gehalt hat das Ganze gar nicht. Ich fand es nur ganz interessant, wer sich da so einmischt. Dass der Gysi da irgendwie sich mitmischen muss und dass er da irgendwie eine Meinung zu hat, dass wir das irgendwie schlecht moderieren würden. Diesen Generationenkonflikt, der irgendwie keiner ist, sondern ein geschürter Konflikt von nämlich den reichen Leuten offensichtlich. Wenn wir an diese Bezahlungsgeschichten von letzte Woche denken, ne? Dass wir alle Geld kriegen und so. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob wir wirklich auch bezahlen. Ich meine, das war ein Bezahlartikel. Ich konnte man schon durchscrollen, aber es ist eigentlich nur dieses Gesabbel von dem Typen, also von dem Beschuldigten da. Weil das geht ja halt nur von wegen, ist hier, aber tausend Menschen sind gestorben, Millionen leiden unter den Folgen. Und die Krise wird eine Katastrophe. Schweren Herzens hat er die Straßenblockade gemacht. Ich bin besorgt um meine Zukunft, die meiner jüngeren Geschwister, meiner Familie und Freunde. Was kriegt er das so auswendig gelernt, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich Menschen stören könnte, weil ich das für notwendig halte. Ja. Nee, denken klar. Ist nicht deine Stärke, scheinbar. Der Notstand ist unaufschiebbar. Aber auch sowas hier, ne? Das ist nie im Leben irgendwie eine eine Desinformation oder so. Das ist immer nur ist reine Frieden und Gerechtigkeit. Ne? Also, ja, ich frage mich schon ein bisschen, was den Gysi dazu treibt, also was verteidigen. Ja, das ist eine sportliche Herausforderung. Halt alle Leute, die ja, sich selber profilieren oder keine Ahnung. Da kommt halt der alte DDR-Anwalt in ihm hoch. Ja, kann schon sein. Ja, kann man nur drüber mutmaßen. Ja, sympathisch. Ne? Manche Leute mögen Weihnachten nicht so gerne, aber man muss es ja, man kann es auch manchmal ein bisschen übertreiben. Und hier haben wir einen Fall, ja, da haben sich ein paar Leute über die Weihnachtsbeleuchtung beschwert. Weihnachtshaus in Delmenhorst erhält Drohbriefe. Was? Hass und Hetze? Kann da nicht irgendjemand einschreiten? Nee, bei sowas ist das relativ unwichtig, ja. Lichtschmutz und vergeudeter Strom sei die Weihnachtsbeleuchtung. Sollte sie nicht entfernt werden, würde der Elektroschrott in einer nächtlichen Aktion abgeschaltet und entsorgt. Ja, gut, ich meine, wenigstens wurde nicht direkt Gewalt gegen die Person selber bedroht, aber trotzdem. Ja, das Schreiben, das per Post kam und in Bremen abgestempelt wurde, soll angeblich von der Umweltschutzbewegung Letzte Generation unterzeichnet worden sein. Deren Bundessprecherin Carla Hinrichs wies eine Beteiligung der Gruppe jedoch zurück. Ja, dann wird es bestimmt auch nicht mal ein Sympathisant von denen gewesen sein. Ja, genau. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Den Brief stamme nicht von den Klimaaktivisten, betonte sie. Man ziele mit Aktionen auf die Bundesregierung. Privatleute lasse man in Ruhe. Mhm. Ja, ja, genau. Merkt man ja. Die ganzen Autofahrer sind ja auch alles nur Mitglieder der Bundesregierung und so. Sind ja keine Privatleute. Ja, und ja, auch wenn ich nicht glaube, dass das eine konzertierte Aktion von dieser Bewegung ist. Ja, ich meine, man stachelt mit solchen Protestbewegungen ja auch andere Leute an, beziehungsweise ermutigt sie, gewisse Grenzen zu überschreiten. Und wie gesagt, hier geht es zumindest nicht um persönliche Gewalt und Gewaltandrohungen, sondern nur halt gegen Eigentum. Aber wer weiß, ne? Wer sich da dann noch bemüßigt fühlt, vielleicht die nächste Grenze auch zu überschreiten. Nur wegen ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Ich meine, sieht doch an sich ganz hübsch aus. Ja, okay. Ich meine, wird auch nicht billig sein, erstmal die Dekoration und die Stromkosten, wenn der Person, der das wert ist, warum nicht? So, ne? Ja, kostet auch mehr, oder braucht mehr Strom als vor 10 Jahren mit den anderen Lampen, ne? Jetzt mit den LEDs ist das ja schon auch eigentlich sehr sparsam, was Licht angeht. Tja, ich meine, auf Weihnachtsmärkten gibt es auch schöne Beleuchtung. Wird ja auch bald runtergerissen werden von irgendwelchen Aktivisten. Ich hoffe es mal nicht. Ah, oh, wichtiges Thema. Ja, hier Lokalthema. Die Wackelkirche in der Lobe will umstrittenes Fenster einbauen. Auf dem Klaus meine, dass Jesus dabei still loving using. Nee, überleg mal, was könnte wohl das Umstrittene am umstrittenen Fenster sein? Klaus meine Jesus, ist nicht, Jesus hat ist eine ein Speerwunde da, wo er vorher eine Vagina hatte. Nee, das ist auch nicht. Also, Gerhard Schröder hat es finanziert. Oh nein, ne? Das ist der heilige Sankt Putin drauf. Oder? Also willst du dann wie den Teufel in die Kirche reinpacken, ne? Das und deswegen geht das nicht, ja. Also in Markkirche, das ist so eine ganz dicke, fette Kirche. Die seht ihr schon, wenn er aus dem Bahnhof rauskommt. Da seht ihr die in der Ferne. Da ist auch so ein schönes Pentagramm drauf. Also für die Satanisten unter euch. Schick. Aber das Pentagramm ist nicht umstritten, nur das Fenster ist umstritten. Ja, was ist jetzt da? Also jetzt haben wir jetzt gar kein Bild gesehen. Gibt es auch kein Bild, weil das ist ja noch nicht gemacht. Es geht ja auch nicht um das Fensterbild. Es geht nicht um das Bild, das er erst beauftragt. Daran ist ja, es geht ja um das Bezahlen geht's. Dafür. Die wollen nicht, dass er das bezahlt, wenn sie es machen. Und da hat er wohl schon gespendet und das Geld wollen sie jetzt, haben sie schon irgendwie zweckentfremdet. Haben sie schon an die Ukraine Hilfe gegeben oder so, standen im Artikel drin. Und jetzt muss anderweitig finanziert werden. Ja, nächstes Thema, nächstes Glück. Der doofe Georg Kressler hat wieder Dann haben wieder Leute angesaugt, in dem Fall die, achso, immer die Maischberger, beziehungsweise die Anna Schneider, ne? War doch da und hat was gesagt zu dem Thema Klimaschutz, beziehungsweise wie man es vielleicht am besten macht oder wie man es macht. Ja, sie hat macht gesagt, so. Dass man nicht nur mit dem Verhindern quasi beschäftigt sein darf, sondern man müsste sich auch überlegen, wo man sich anpassen kann an den Klimawandel. Ja. Und das ist natürlich bei der Sekte die höchste Blasphemie, ne? Also wir werden nicht alle sterben, ist ja... Dann habe ich einen Tweet vom Ramsdorf gelesen, er ist ja unser Klimagott momentan. Und er hat geschrieben, ja, alles, also bis 2 Grad kann man anpassen, aber darüber wird das sehr schwierig. Ja, also selbst Ramsdorf hat gesagt, man kann anpassen. Also Anpassung ist auch ein Punkt, den man bei dem Klimawandel-Döns mitbedenken kann und muss und so. Von daher ist das ist jetzt der falsche Herangehensweise. Verstehe ich nicht. Verstehe auch, dass ja, diese auch wenn sie da jetzt Fixierung falsch, auf Einsparung von CO2 finde ich auch sie da jetzt, wenn sie da jetzt ein Buch gelesen hätte, was so ein bisschen Hanebüchen ist oder so, dann ist es ja auch egal. Aber dann ist es ja immer noch nicht Esoterikerinnen ans Thema ja. Klimaschutz ranlassen. Auf so eine Art und Weise kommt man denkbar schlecht zu einem guten Ergebnis. Was der Restler ja hier wieder behauptet. Und, ja, das meine ich ja. Mhm. Ja, ich sage es nur für die Leute, die nur zuhören, weil wir es, glaube ich, noch nicht gesagt haben. Ja, und ja, also Esoteriker, vergleich das mal mit diesen ganzen anderen Leuten, die ihr die ganze Zeit da immer abfeiert, wenn die irgendwie sagen, dass auf dem Inselstaat irgendwie, was war das, 15 Millionen gestorben sind oder so. Das ist 2 Milliarden, Kampagne, ja. Das KGB und ja, und 3 Geschlechter oder 5 und so, ne? Auch so eine esoterische Einstellung. Oder? Die also. Impfung hilft gegen Ansteckung und solche Geschichten. Und wir bleiben in Österreich. Auch hier gibt es nochmal einen Artikel, der sich mit dem Buch von der Anna Schneider auseinandergesetzt hat und ja, aber nicht wirklich, eher natürlich wieder mit der Sache, dass man irgendwie Freiheit, irgendwas mit einem selber und für sich sein und sich selber was aussuchen zu tun hat. Was natürlich hier die Frankfurter Allgemeiner wieder mit Bezug auf immer wieder ist es, jeder Artikel ist mit dem gleichen Bezug auf diese 2 Hansels, die sich wiederum auf Gramsci und Horkheimer und Adorno und Marcuse irgendwie beziehen. Und da merkst du halt auch, aus welchen Richtungen sowas halt kommt. Ne? Und das sind die Leute, die dann denken so, nee, andere Leute wissen alles besser. Andere Leute können über dein Leben viel besser bestimmen als du. Und die sind ja dafür geeignet und du ja sowieso nicht. Und die ganzen Leute, die dir sowas behaupten, das sind ja hier die Nazis, weil die Leute von der kritischen Theorie, die ja von den Nazis abgehauen sind, die haben ihren Kram da ja entwickelt und gesagt, so, jetzt hier wissen wir jetzt, was mit den Nazis war. Und deswegen ist das alles Nazi und autoritär und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Ich bin sehr schlau. Ich bin Elena Witzek. Hier ist mein Artikel. Ich habe früher immer gern Rick und Morty gesehen. Ja, Mohammed Amjahid ist Zug gefahren zwischen Salzburg und München oder Deutschland zumindest. Und er ist von der Polizei kontrolliert worden. Jetzt weiß ich auch nicht, ob der Mohammed das weiß, aber da ist so eine Grenze. Und wir haben Probleme mit illegaler Einwanderung und der Mohammed sieht nun mal halt nicht aus wie Sören, Jens oder Horst, sondern sieht aus wie jemand, der aus einem Land kommt. Das ist aber trotzdem Racial Profiling. Ja, nur, aber ist denn nicht an der Grenze Racial Profiling der Sinn, frage ich mich. Und dann sagt er auch noch, aber es gibt doch auch Deutsche mit dunkler Haut. Und aber du weißt doch nicht, vielleicht ist doch die alte Oma, vielleicht ist die doch auch aus Ghana. Damals wurde ich von der Polizei herausgepickt wegen Racial Profiling. Diesmal im IC 290 aus Salzburg, 1290 aus Salzburg kommend. Der Waggon fast voll besetzt, durfte kollektiv frühmorgens dösen. Ich zusammen mit 2 weißen Passagieren im Abteil musste natürlich meinen Ausweis zeigen. Gegenüber den anderen 2 weißen Passagieren, oder wie? This is the fucking job of the man in green. Mohammed. Und Ja, und an einer anderen Stelle hat er ja auch behauptet, dass da auch wer gewesen wäre, der nur seinen Führerschein hingezeigt hat, wo die Polizei dann meinte, ja, das geht eigentlich nicht, aber wir lassen das mal so durchgehen. Und auch an der Stelle, ich meine, auf dem Führerschein wird ja sicherlich auch zu sehen sein, wo der ausgestellt wurde. Mit anderen Worten, wenn ich einen deutschen Führerschein in der Tasche habe, dann ist es ja zumindest klar, dass ich mich auch in Deutschland irgendwie aufhalten darf. Ja, aber bei Das ist ganz Mohammed geht es anders halt immer da. nur um ihn und um seine Identität und irgendwas. So wie ich das gehört habe, suchen die sich immer nur die unsympathischsten einfach raus. Nee, die werden Und dann sagt die schon. Polizei auch nochmal, Grenzkontrollen finden ausschließlich aufgrund des Grenzübertritts statt, Grundlage Bundespolizeigesetz. Luja, sorry. Hab Ihre Antwort im Namen der Bundespolizei Bayern jemandem gezeigt? Und die Frage kam auf, ob Polizei lügen darf. Ja, so jemandem kann man nicht helfen, Mohammed. Wenn man überall immer den Bösen sieht, das ist wie diese Leute, die sagen, sie haben Angst vor Einwanderern, weil da nur Böse Ich sind. verstehe das schon wieder gar nicht. Was soll denn jetzt die Lüge sein? Na, das ist doch Wahrscheinlich Chris, meint er wegen bitte. Schengen. Natürlich haben die gelogen, Chris. Ja, aber Jetzt was, bitte. Ja, inwiefern? sie kontrollieren Ja, da, weil natürlich. sie Polizisten sind, Chris. Im Schengen-Raum sollen Also. ja theoretisch keine Grenzkontrollen durchgeführt werden, außer in besonderen Lagen, die das entsprechen, sowas wie ja, Flüchtlingsstrom, Corona, und da gibt es ganz viele Ausnahmen davon. Rein theoretisch ja, Schengen, aber Ausnahmen gibt es trotzdem genug. Tja. Ja, Wurde aber er geschenkheit oder wie? ja, Genau, er wurde genau. geschenkheit. Hi, So Schengen. ist es mit Mohammed. Das kann sich der liebe Mohammed schenken, meiner Meinung nach. Oh, da wurde auch noch was geschenkt anscheinend. Ja, Über hier geht es um Leute, Bewährungsstrafen. die in derselben Moschee waren wie der Anders Amri. Und die wurden jetzt hier verurteilt, aber nur zur Bewährung. Bewährungsstrafe für Berliner IS-Terrorunterstützer. Also diesen Moscheeverein gibt es wohl nicht mehr. Aber diese Herrschaften hier haben sie jetzt verurteilt. Aber warum man für sowas Bewährung gibt, erschließt sich mir nicht so ganz. Haben sich jetzt alle abgeschworen oder wie? Schauen wir nochmal bis zur nächsten Terrorunterstützung oder was? Eine Reue könnte eine Rolle gespielt haben. Das jugendliche Alter der Täter könnte eine Rolle gespielt haben. Bis 27 können ja als Jugendstrafe behandelt werden. Und womöglich irgendwelche sozialen Hintergründe oder so. Ich weiß es nicht. Das sind ja so die Dinge, die dann zu milderen Strafen führen. Geben wir ihm nochmal eine Chance. Ja, ich meine, solange die nicht aktiv irgendwas gemacht haben, ist ja auch schwierig, die da zu Ja, verurteilen. die wurden ja Ja, worin bestand die verurteilt. Unterstützung, ne? Was Die waren die wurden ja unterstützt? verurteilt. Ja, Verurteilt also wurden sie härtere ja. Strafen. Ja, schon, schon, Propaganda schon. verteilen oder sowas ist ja auch schon strafbar. Vielleicht haben die nur sowas gemacht. Ich habe das jetzt nicht so Mir nachverfolgt. reicht Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eigentlich vollkommen aus, um die richtig mal zu verknacken, damit sie mal sehen, was sie gemacht haben. Aber gut, Ja, wie das gesagt, machen wir halt erst jetzt. beim nächsten Mal wieder Ich irgendwie. habe es halt nicht verfolgt, deswegen weiß ich nicht, weswegen sie jetzt konkret, was ihnen zur Last gelegt wurde und weswegen sie verurteilt sind. Aber ja. Ja, letzte Woche ging es ja um Einbürgerung im Bundestag. Und diese ganzen Reden waren alle relativ unterirdisch. Ich wollte hier mal den Herrn Frei von der CDU abspielen. Ich hoffe, den habe ich hier jetzt auch schon. Ja, den habe ich hier schon. Ach, ist auch schon, ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich finde, die Debatte hat keinen guten Ton. So, da klatschen die Leute jetzt los und das sehe ich halt überhaupt nicht ein. Also irgendwie ist da bei denen so ein bisschen die Wahrnehmung wohl gestört, weil diese ganzen Reden, die da waren, es ging die ganze Zeit nur um, ja, hier wird gesagt, das wird jetzt hier entwertet, die Einbürgerung, und das wird alles entwertet. Und wenn man so über Menschen redet, und Hanau und Halle also dieses übliche Zeug von wegen, der einzige Grund, warum irgendwelche Leute sich hier nicht integrieren, ist, weil Konservative sagen, dass das nicht so schnell gehen sollte und dass die Leute besser integrieren sollten und dass man nicht die Staatsbürgerschaft mit allen staatsbürgerlichen Rechten an den Anfang setzen sollte. Das ist alles. Und es ist ein Riesengeflenne und es ist natürlich immer wieder, ne, die Worte führen zu Taten, und nur weil wir jetzt hier nicht sofort Juhu schreien und meinen, dass es auch irgendwo Probleme gibt, eventuell, das ist natürlich der Grund für die Probleme, ne? Dass die benannt werden. Das ist der Auslöser, das ist der Grund, und deswegen diese Anmerkung hier von ihm, dass der Ton schlecht ist, und dann dieses Gejohle von wegen, so nach dem Motto, ihr Ton ist ja so schlecht, das sagen wir die ganze Zeit. Ihr seid ja die bösen Brandstifter hier. Ihr redet von Verramschen, von unserem Staatsbürgerschaft hier, Verramschen, und das ist ja menschenverachtend und tralala, was sie da nicht alles erzählt haben. Also, ja. Ja, diese Bemerkung habe ich an exakt diejenigen gerichtet, die jetzt so applaudieren. Weil wissen Sie, wenn Sie eine grundlegende Veränderung, einen Paradigmenwechsel im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht wollen, dadurch, dass Sie die Mehrstaatigkeit generell annehmen und hinnehmen, dann können Sie das nicht machen, ohne dass eine öffentliche Debatte geführt wird. Dann können Sie nicht glauben, dass wir darüber nicht reden wollen. Sie führen eine Debatte, Sie machen Vorschläge, die 60-70% der Menschen in unserem Land nicht wollen. Und wenn das so ist, dann müssen Sie diese Debatte mit uns führen. Und Sie dürfen sie nicht so führen, dass Sie jeden, der anderer Meinung ist als Sie, als spalterisch, als populistisch, als rassistisch oder wie auch immer abtun. Das ist keine ehrliche Debatte, und um ehrlich zu sein, das ist auch unterhalb Ihres Niveaus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man muss einfach auch der Klarheit wegen sagen, wenn Sie grundsätzlich die Mehrstaatigkeit im Staatsangehörigkeitsrecht hinnehmen möchten, dann hat es weitreichende Änderungen. Dann hat es weitreichende Änderungen nicht nur für die Zusammensetzung des Staatsvolkes, dann hat es weitreichende Änderungen beispielsweise für die Aufenthaltstitel und das System dort insgesamt. Denn wenn es nach 5 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit geben soll, dann hat es natürlich Auswirkungen beispielsweise auch auf die Frage, wann wird ein Daueraufenthaltsrecht gegeben, wann werden andere Aufenthaltstitel erteilt. Das hat weitreichende Konsequenzen, und darüber muss man miteinander diskutieren. Und Sie haben beispielsweise Vorschläge gemacht für ein Chanceneinwanderungsgesetz, wo es letztlich darum geht, dass Menschen, die abgelehnte Asylbewerber sind, die seit Jahren nicht aus unserem Land ausreisen, dass die letztlich auch noch dafür prämiert werden, wenn sie nicht dazu beitragen, über ihre Identität Auskunft zu geben. Also es geht am Ende des Tages auch darum, dass der Rechtsstaat sich selber ernst nimmt. Lassen Sie mich eines noch mal ganz klar sagen. Natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. Und deswegen finde ich, darf man die Dinge auch nicht durcheinander bringen. Wir werben um Frauen und Männer aus allen Teilen der Welt, die unsere Werte teilen, die hier gemeinsame Ziele mit uns verwirklichen möchten, die hier arbeiten möchten und ihr Glück finden möchten. Es ist übrigens nicht so, dass Sie dafür die Voraussetzungen erfunden hätten. 2019 haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Ja, und wenn Sie mal ehrlich sind, sind die Probleme dieses Gesetzes nicht das Gesetz, sondern das Problem im Bereich der Fachkräfteeinwanderung ist beispielsweise, dass unsere Konsularabteilungen ein Jahr teilweise brauchen, bis Termine genehmigt werden, und zum anderen auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen könnten. Das sind die tatsächlichen Probleme, die man dabei lösen muss. Und lassen Sie mich zum Staatsangehörigkeitsrecht eines sagen. Die Staatsangehörigkeit führt letztlich dazu, dass Bürger untereinander in einer ganz besonderen Verbindung stehen. Das hat was mit Identifikation zu tun. Darüber haben wir gesprochen. Und jetzt ist es so, der Staat führt, und die Staatsangehörigkeit, das führt zu Rechten und das führt auch zu Verpflichtungen. Und eine Staatsangehörigkeit zu haben, ist eine relativ einfache Angelegenheit, wenn der Staat im Gewand eines Sozialstaates daherkommt, im Gewand eines demokratischen Rechtsstaates, wenn er bei Konsularangelegenheiten im Ausland hilft. Aber der Staat kommt auch, um beispielsweise zu fordern, dass er von den Bürgern, ja nicht nur, dass Steuern bezahlt werden, dass Eigentum zur Verfügung gestellt werden muss, dass er mit Menschenleben verteidigt werden muss. Und deshalb ist es immer eine gesamthafte Betrachtung, die man hier anstellen muss. Ich will Ihnen eines sagen. Es ist richtig, die Einbürgerungsquote in Deutschland ist nicht hoch. Aber so zu tun, als ob die Tatsache, dass nicht jeder die doppelte Staatsbürgerschaft haben kann, heute das Hindernis wäre, ist schlicht falsch. Schauen Sie sich mal in Europa um. In den Niederlanden haben wir eine 4- bis 5-mal höhere Einbürgerungsquote. Tatsächlich gibt es dort aber faktisch die doppelte Staatsbürgerschaft nicht. Die gibt es übrigens auch nicht in Ländern wie Dänemark und Österreich. Und es führt dazu auch in Litauen nicht. Diese Länder haben keine Integrationsprobleme. Wer hat Integrationsprobleme? Länder wie Großbritannien, Frankreich und Schweden, die Länder, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Sie bauen einen Popanz auf. Das ist nicht richtig. Und eines müssen Sie sich gefallen lassen. Man kann alle Meinungen in der Demokratie vertreten. Aber Sie lassen andere Positionen nicht zu. Sie sind noch nicht einmal bereit, darüber ernsthaft zu reden, ohne hier mit Polemik um sich zu werfen. Das ist furchtbar, das Geschrei die ganze Zeit im Hintergrund, ne? Wie so ein Kaffeeklatsch oder so. Ja, oh. Das übliche Gezeter, ne? Ja, der ist jetzt mehr auf ideologische Probleme eingegangen. Mich würde da interessieren, was halt wirklich die faktischen Rahmenbedingungen der ganzen Angelegenheit sind. Weil eine doppelte Staatsbürgerschaft hat ja nicht nur was mit Identifikation oder sonst was zu tun. Da geht es, wie schon gesagt, um Recht und Pflichten. Aber man hat ja auch ein Privileg, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Wenn man einfach nur alleine ans Steuerrecht denkt, dann kann man sich beispielsweise aussuchen, wo lasse ich was wie versteuern. Da geht es um Sachen wie Unternehmenssubventionen, wenn man unternehmerische Tätigkeit in mehreren Ländern hat. Also eine doppelte Staatsbürgerschaft hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn man Handel treiben will, gegenüber Leuten, die keine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und dann kommt natürlich noch das große Thema Geldwäsche dazu, aber das würde jetzt zu weit führen. Das sind so die Themen, die ich immer im Hinterkopf hatte, wenn ich an eine doppelte Staatsbürgerschaft denke. Ja, wenn ich an diesen Rahmen denke, dann fällt mir ein, dass diese Leute, wenn die jetzt hierher kommen und ihre Ausbildung nicht vernünftig nachweisen können oder das nicht lange dauert oder so, und die wollten jetzt meinetwegen dann aber ihre Fähigkeiten nachweisen, dann müssten sie ja meinetwegen sowas wie eine Gesellenprüfung machen bei der IHK oder so. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Voraussetzungen, nämlich dass zum Beispiel, was ich 5 Jahre gearbeitet werden muss oder eine 3-jährige Lehrzeit absolviert werden muss oder sowas. Und das heißt, diese Zeit werden Leute da auch brauchen, dann entweder, wie gesagt, ihre Papiere aufzutreiben oder halt so eine Wartezeit für die IHK einzulegen, ja. Das finde ich halt auch ein bisschen komisch. Ich glaube, da legt sich das System an der Stelle auch selbst ein bisschen die Karten, dass es einfach die Leute nicht in Arbeit kriegt, wenn sie so lange Ausbildungs- oder Voraussetzungen haben, ne. Ausbildungsdauer und Voraussetzungen. Ja, aber das mit der Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen ist halt wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Weil auf der einen Seite. Das wird aber kompliziert gemacht durch unsere Institutionen. Leute, die sind total überqualifiziert für das, was sie hier in Deutschland machen müssen. Das sind die Gekniffenen. Auf der anderen Seite kann es ja sein, dass du Ausbildungsstandards im Ausland hast, die einfach sehr weit unter denen liegen, die wir haben. Und wenn man das dann 1:1 umsetzen würde, hätte man halt unqualifizierte Fachkräfte. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Da würdest du so normalerweise sagen. Da gibt es keine gute Lösung. Da würdest du normalerweise sagen, dann machst du eine Prüfung und guckst, was die Leute können sozusagen. Und ja, wenn die genug können, um Geselle zu sein, dann gibst du denen halt ihren Gesellenbrief. Das geht aber nur nicht. Du brauchst 5 Jahre Arbeitsvoraussetzung, um dir zur Gesellenprüfung zugelassen zu werden. Ja, das wäre ja beispielsweise so, wenn man sagen würde, du musst nur die Prüfung machen und wenn du es kannst, dann kannst du es. Dann müsste man diesen Weg ja allen Leuten theoretisch offenstellen. Richtig, dann müsste man den allen Leuten das ganze Ausbildungssystem ad absurdum führen. Ja, ja. Okay, jetzt genug zu dem Thema gesagt. Ich wollte noch anmerken, die ganzen Leute, die ich da so gesehen habe, die sich darüber aufgeregt haben bei sozialen Medien, da irgendwelche Sachen gepostet haben, davon wegen dies, das und jenes. Und es lief halt auch alles darauf hinaus, nach dem Motto, ja, die Leute, die das irgendwie meinen, dass das jetzt eine schlechte Idee wäre, das sind alles schlechte Menschen und Rassisten und weiß der Teufel nicht was. Genauso wie er eben auch sagt, das ist eine total unterirdische Debatte. Und was aber in diesen Listen, wie toll das doch alles ist und so alles immer nicht auftaucht. Und das ist dieser Aspekt, dass der bisher, wenn du jetzt eingebürgert werden wolltest, nachweisen musstest, dass du deinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und das verstehen so Leute einfach nicht, warum das wichtig ist für die Leute. Und die verstehen auch nicht den Zusammenhang. Das hat mir vor Jahren irgendwie, glaube ich, mal so eine Studie hier auch, meine ich mich zu erinnern, dass halt in den Gesellschaften, wo die Sozialleistungen klein sind, auch dass der Vertrauensvorschuss an Migranten wesentlich größer ist. Weil natürlich die Leute denken, wenn die jetzt in dieses Land gerne möchten und da arbeiten möchten, dann wollen die ja auch schaffen, weil das geht ja nicht anders. Es gibt ja keinen auf der Tasche liegen dann für die Leute. Und das geht halt beides nicht. Und wenn man das haben möchte, dass die Leute alle sagen so, ja, ach, kein Problem, das sind ja alles fleißige Leute, die hier extra herkommen, um hier zu arbeiten und so, dann muss man halt diesen ganzen Sozialkram halt einstampfen. Dann hat man das so. Aber solange wie man das halt so haben will, muss man da halt aufpassen, wer das möchte. Und dann muss man da Voraussetzungen schaffen. Und auch da ist es ja so, dass auch bei diesem eigenen Lebensunterhalt bestreiten, also da kenne ich so viele Fälle von Leuten, also aus dem osteuropäischen Bereich, die dann mal irgendwie eine längere Krankheit hatten oder so und dann das nicht vorweisen könnten, das war kein Problem. So, die lassen dann auch mit sich reden. Ne? Also wenn man das weiß, wenn man das belegen kann, dass man da irgendwie krank war und deswegen da irgendwie in dem Zeitraum, wo man das eigentlich unterbrechungsfrei irgendwie seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten kann, das doch nicht konnte, dann ist das auch nicht absolut gesetzt und so. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie partout nur auf alles irgendwie immer bestehen und sagen so, nee, entweder ist es hier 100% oder gar nicht oder so, das ist ja noch nicht mal so. Also da gibt es auch überhaupt gar keine Notwendigkeit, da irgendwie jetzt beizugehen, aber es wird von diesen Leuten halt immer so hingeframed, so nach dem Motto, ja, wir sind ja alle so schlimm und so furchtbar und wir hassen die Leute alle und wir wollen die alle nicht haben, weil wir die so hassen, obwohl die eigentlich total wollen und so, und weil wir die so hassen, wollen die dann alle nicht mehr. Das ist ja wirklich irgendwie so diese Ansicht von den Leuten. Und ja, also... Ja, und der Chat will den Curio sehen, ja, guckt euch den Curio doch an. Ist doch eher Bundestagsseite, geht da drauf, guckt auf den Curio, fertig. So. Ich würde so die Note 4 geben, sag ich mal. Aber ja. Den anderen würde ich auch noch eine schlechtere Note geben. Der Freie hat mir eigentlich am besten gefallen. Ja. CSU oder CDU? Das war ja CSU, ne? Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber halt in der Fraktion. Und der Frei war bei diesen, der war ja in der letzten Periode, die Reden von dem, die ich gesehen habe, fand ich alle unerträglich. Also das war jetzt die erste Rede von dem, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, oh, das ist ja wirklich mal vernünftige Punkte, die irgendwie gebracht werden. Ja. Aber ich glaube, das war auch einer von den Leuten, die immer zum NetzDG irgendwie geredet hatten und dann auch irgendwie immer meinte so, ja, ist doch gar kein Ding und bla bla bla und wir machen es doch jetzt. Und der hat ja auch so einen nöligen Tonfall, was ich ja immer überhaupt nicht so richtig leiden kann bei diesen Politikern. Da denke ich dann auch mal so direkt, das ist so ein moralisches Ding von wegen, wir haben keine Argumente, aber wir reden mal ein bisschen nölig daher und die Menschen leiden, wenn ihr nicht unseren Antrag unterstützt. Ja, heute war ganz okay. Stimmt schon. Also der Beitrag war ganz okay. Ganz von ihm. Ja, die Linke, also die Partei Die Linke, die haben noch einen progressiven Flügel und die setzen sich jetzt dafür ein, dass irgendwas passiert mit der Wagenknecht oder so. Und obwohl auch den Bartsch, der jetzt ein bisschen schützende Hand über sie hält. Und die verlangen halt jetzt, dass da was, wie gesagt, passiert, dass da irgendwie eine Entscheidung getroffen wird. Dass sie würden gerne wahrscheinlich, dass die Wagenknecht rausfliegt. Das haben sie aber nicht so deutlich gesagt. Aber so könnte es nicht weitergehen. Das würde eben der Partei zu sehr schaden und so. Ich bin ja der Meinung, dass die Linke hauptsächlich wegen der Wagenknecht überhaupt noch gewählt wird und wegen solcher Leute. So ein paar Nasen, die man dann noch einigermaßen anhören kann. Aber das müssen sie dann mit sich selber abmachen. Ob sie die dann rausschmeißen oder so, wäre nicht, glaube ich, ein Fehler. Ne? Aber das ist so der interne Blick oder so. Der kann schon mal daneben gehen. Wenn ich an diese Veranstaltung denke mit dem Tavassoli oder wie er hieß, der sich da als Frau ausgegeben hat und irgendwie seine Kandidatur per SMS eingereicht hat oder so, das war doch auch alles bei den Linken, was die sich da die Karten gelegt haben, ne? Da hat man ja überhaupt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie geradeaus Politik machen können. Von daher bleibe ich dabei, dass diese Wagenknecht wahrscheinlich eher die Figur ist, wegen der die überhaupt noch gewählt werden. Ne? Ja, ob das so geradeaus ist. Ja, sie ist schon relativ geradeaus. Sie hat schon eine Linie sozusagen, auf der sie immer argumentiert, finde ich. Ne? Ja, das ist hier so ein Ding, das ist natürlich boulevardesk, aber ich habe das mal eingereicht, weil ich auch was hinaus will. Und zwar die frühere Pornodarstellerin Frau Ukartis und der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinholz sind ein Paar. Damn. Ja. Und das ist also so eine Dame, die in die FDP eingetreten ist, was ja prinzipiell in Ordnung ist. Aber was ich hier halt dran bemerkenswert finde, ist, wie die sich jetzt kennengelernt haben, und zwar über das Empowerment-Programm der Friedrich-Naumann-Stiftung. Geil. Und sie ist Unternehmerin, aber wie ist sie Unternehmerin geworden? Sie hat wen geheiratet und durfte dann als Geschäftsführerin in dem Immobilienfirma war es, glaube ich, irgendwie arbeiten. Also sie hat zwar auch ein abgeschlossenes Studium von Wirtschafts irgendwas. Also jetzt total unqualifiziert ist sie da natürlich nicht. Aber ja, ich finde es einfach faszinierend, dieses Ding. Ne? Wir empowern hier die Frauen, wir brauchen irgendwelche Programme, um die Frauen zu empowern. Und dann hast du hier so ein, ja, weil ich habe nichts gegründet, aber ich habe wen geheiratet, der was gegründet hat. Und das übernehme ich jetzt einfach. Und jetzt bin ich hier, durfte ich hier irgendwie Praktikantin sein Ja, das ist wie Geschäftsfrau. beim Bundestagsabgeordneten und den lache ich mir jetzt an und dann geht es wahrscheinlich weiter mit der Karriere oder so, ne? Also einfach nur dieses, ja, also als ich es gelesen habe, habe ich laut gelacht und mir nur so gedacht, ja, es ist 2022, das ist hier die Sache irgendwie. Also meine Fresse, Ja, ey, ohne Empowerment hätte Empowerment-Programm. sie keinen, hätten, ohne Empowerment-Training hätte sie vielleicht keinen Wäre es Mann nichts gefunden mehr. geworden, naja. Und die ganzen Männer, die können das auch ohne Empowerment-Training, Wir müssen, ne? ne? Ja, Und und sagen, sie sind Empowerment-Trainingslehrer oder oder so. wie Ich der glaube, die machen Fokus ihren hier Job richtig schreibt, aus. die schreiben Repowering-Programm. Ja. Statt Empowering, aber gut. Aber mal verwechseln. Ja, was für eine Scheiße, ey, ne? Also mit diesem Empowerment-Programm halt. Also das regt mich echt tierisch auf, weil ja, diese ganze Behauptung irgendwie so, die Frauen, ja, die kommen ja nicht weiter und wir haben viel zu wenige und so, wir müssen die alle fördern. Ja, das ist das Resultat von eurer Förderung hier. Bitteschön, da ist es. Na, das ist unbedingt nötig. Jetzt geht es den Frauen gut, jetzt treten die alle in die FDP ein, weil jetzt haben sie hier Vorbilder und Na, ich finde es gut, dass Frau Ukartis nochmal die Branche wechseln konnte und jetzt da auch erfolgreich ist. Ja. Mann, Mann. Anina Ukartis. Nicht draufklicken. Ja, der Lute, was ja unser Berliner FDP, Ex-FDP-Abgeordneter ist, der klagte momentan dagegen. Zuerst jetzt vor dem Berliner Verfassungsgericht und demnächst wohl auch vor dem Bundesverfassungsgericht, dass der aktuelle Landtag sozusagen in Berlin, das ist ja auch ein Land, dass der überhaupt irgendwie als Regierung gilt, und dementsprechend auch nicht mehr zusammentreten darf oder so und nicht mehr zu Verhandlungen treten darf. Ich glaube aber, dass Herr Lute sich da ein bisschen schneidet. Ich habe den Artikel, glaube ich, auch Zahlartikel, habe ich nur überflogen. Ich glaube, dass also der Foscherau, der heißt, hat, glaube ich, gesagt, auch ein Anwalt, dass in dem Fall das sozusagen vorgeht, dass überhaupt irgendwie eine handlungsfähige Regierung da ist. Ja, aber sein Argument ist ja, dass er ja meint, dass der alte Landtag quasi weiterhin jetzt Ja, im den müsste er dann Geschäft aber wieder sein sollte. einberufen und wieder in Geschäft setzen, sozusagen. Wer soll das machen, ne? Ja, dass der praktisch nie aufgelöst worden ist. Ja, weil ja, und das hatten wir ja vor 2, 3 Wochen oder so, als er das eingereicht hat, hatten wir das ja schon dabei, seine Argumentation, die fand ich schon schlüssig. Na klar, ich meine, sind ja hier alle keine Juristen. Aber so Ja. von den 3 Absätzen oder so, mehr sind das ja nicht im Es ist ja auch schlüssig, es ist nur in so Dilemmasituationen muss man ja trotzdem irgendwas machen können. Und der da wird eben. Landesverfassung. Ja, ich denke mal einfach, die wollen das nicht haben, dass es dann heißt, ja, was ist jetzt mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Entscheidungen, die getroffen worden sind und so. Also die Sache Auch. ist nur, wenn das jetzt vor das Bundesverfassungsgericht dann geht, dann kann das natürlich schon sein, dass die dann sich das durchlesen und sagen, naja, so wie das hier steht, weil so wie es da steht, ist es halt eigentlich eindeutig. Also wenn die da sagen, nach der Wahl ist das gewählte Parlament gültig und jetzt ist die Wahl aber nicht mehr gültig, dann Ja, dann kann das ja eigentlich nicht sein. Also ich kann das absolut verstehen, warum er das so sieht. Und ich würde das halt auch so sehen. Es kann ja höchstens so sein, dass durch irgendwelche anderen Entscheidungen oder weiß ich nicht was, dass dann doch irgendwie kommissarisch oder keine Ahnung, wie irgendwie nach deutschem Parteienrecht oder was weiß ich, für ein Kram, den wir jetzt hier nicht kennen und nicht dran denken können, irgendwie so ist. Aber so von dem, was in diesem Verfassungstext da drin steht, und das ist ja jetzt kein, das sind jetzt keine DIN A4 Seiten an Sachen, sondern nur zwei, drei Absätze. Und da steht halt eben, es gibt eine Wahl und dann gibt es ein gewähltes Parlament und das tritt dann zusammen. Und ja, wenn jetzt diese Wahl nicht gültig war, dann geht das ja eigentlich nicht. Also kann ich schon verstehen. Und ja, würde ich sagen. Ja, es wird sicher ein bisschen von Spitzfindigkeiten abhängen oder so, oder von Interpretationen dann des Gesetzestexts oder so. Ja, lass mal abwarten, was wir dann machen. Ich finde aber gut, dass es dann auch zu einer Entscheidung kommt, dass das mal entschieden wird, sozusagen. Was denn dann passiert in so einem Moment, ist ja nicht ganz unwichtig. Das soll das Verfassungsgericht ruhig mal festlegen. Was mir dazu einfällt, ist jetzt übrigens auch die Landtagswahl in Niedersachsen, wird jetzt auch angefochten. Und zwar von zwei FDP-Politikern ohne Rücksprache. Ich habe Meinecke die ganzen Zettel geklaut. Nee, die beziehen sich auf diese Berichterstattung über diesen AfD, Ex-AfD-Typen, der meinte, dass man ihm angeboten hätte, für 4.000 Euro oder so sich einen Listenplatz zu kaufen. Und dazu stand in dem Artikel, den ich gelesen hatte, der auch bei der Welt war, stand, dass das wohl auch in Hamburg von ein paar Jahrzehnten oder so schon mal so gewesen sein soll. Also, dass da tatsächlich auch eine Wahl wiederholt wurde. Damals, weil die CDU, glaube ich, ihre Liste falsch aufgestellt hatte. Und also, dass so Wahlunregelmäßigkeiten schon alleine mit der Kandidatenaufstellung für die Wahl schon ausgereicht hat, um die ganze Wahl zu wiederholen. Also, das wäre noch nicht mal jetzt ein ganz neuer Fall, das hat es alles schon gegeben und das, also argumentieren sie da jetzt halt eben auch. Also, wenn ihr dann bald hört, dass das in Niedersachsen auch nochmal neu gewählt werden muss, dann wisst ihr schon Bescheid, ob da auch bei uns dann gehört. Nur in ausgewählten Wahlbezirken vielleicht. Nee, das wäre ja dann komplett, weil da geht es ja auch wieder um die Landesliste. Also, wenn die Landesliste von der einen Partei halt falsch ist, dann geht das halt auch komplett. Ach du Scheiße. Okay. Holodomor, Einstufung als Genozid, warum das Votum des Bundestags zum Holodomor problematisch ist. Haben Sie das entschieden, dass es gewesen sei, ja. Ja, war eine relativ ereignisreiche Woche, was das anging. Ja, im Endeffekt, als Holodomor bezeichnet der Bundestag die gezielte und massenhafte Tötung von Menschen durch Hunger in der Ukraine. So, also es geht nur um das, was auf heutigem ukrainischen Staatsgebiet passiert ist, was ein erster Kritikpunkt ist, weil das war ja nicht nur auf die Ukraine beschränkt. Zweifelsfrei waren die Hungernöte in der Sowjetunion eine Tragödie, ein Massenmord durchs Regime. Doch sie beschränkten sich nicht auf dieses Land und nicht auf die 1930er Jahre. Die teilweise verheerende Unterversorgung dauerte bis Anfang der 1950er Jahre an. War von der geradezu staatsterroristischen und bauernfeindlichen Strukturpolitik Stalins massiv verstärkt worden. Ja, der Holodomor war halt eine Tragödie für die gesamte Bevölkerung der Sowjetunion. Nicht in allen Teilen, aber halt in mehr Teilen als in der Ukraine. Warum hat man es so auf die Ukraine eingezwängt und warum wurde es überhaupt jetzt beschlossen? Weil noch im Jahr 2017 hieß es, eine abschließende Bewertung, ob sie als Opfer eines Genozids im Sinne der späteren Völkermordkonventionen der Vereinten Nationen zu verstehen sind, steht noch aus. Dennoch spricht einiges dagegen. Das war noch der Sachstand vor 5 Jahren. Da hat man gesagt, so ja, kann man jetzt so nicht einstufen, aber jetzt hat man aufgrund der tagesaktuellen Politikverhältnisse, hat man gesagt, wir müssen damit jetzt ein Zeichen setzen. Es ist eine ja, es ist halt, hat ein gewisses Geschmäckle, ja, dass man das als das bezeichnet, was es ist. Es ist zwar gut, aber dass man das in so engen Maßen macht und einfach, es hat was ein gewisses Relativierendes. Es ist geschichtlich und politisch problematisch. Im gleichen Antragstext stufen deutsche Abgeordnete Verbrechen der Wehrmacht auch im Zuge des Holocaustes zu einfachen Verbrechen herab. Der Mordfeldzug wird zwar mit deutlichen Worten beschrieben, aber eben nicht als Genozid eingeordnet. Das ist nämlich auch der Punkt. Der Holodomor hat eine gewisse Kategorisierung bekommen und jetzt mussten gewisse andere Teile, die unter dem Themenkomplex Holocaust gezeichnet wurden, quasi zurückgestuft werden in ihrer Relevanz. Und das ist eine Relativierung, die seltsam ist, aber jetzt vom Deutschen Bundestag so beschlossen wurde. Die Entscheidung des Bundestages ist Teil eines Kampfes um die historiografische Deutungshoheit mit dem Ziel, aktuelle Kräfteverhältnisse zu beeinflussen. Die Opfer der Vergangenheit, die historische Wahrheit, werden geo- und realpolitischen Interessen untergeordnet. Und das ist einfach ein blöder Trend. Einerseits wegen der Relativierung, die ich gerade angesprochen habe, und ist halt die Frage, was kommt denn als nächstes Thema auf das Trapez, wenn es gerade der aktuellen politischen Situation genehm ist. Der Autor nimmt hier ein Beispiel. Werden die Schotten die gezielten Angriffe auf Dörfer und Siedlungen nach der Niederlage in Culloden im Jahr 1746 als britischen Genozid einstufen lassen, was in Anbetracht des Vorgehens des britisch-hannoverschen Adligen William August Cumberland durchaus berechtigt wäre? Ihr erinnert euch vielleicht an Braveheart. Um ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum vor Schottland durchzusetzen? Ja, also da werden solche Sachen, die historische Mahnmale sein sollen und internationale Ächtungen, um in der Zukunft ähnliche Tragödien verhindern zu können, allein durch die Wahrnehmung dessen, werden einfach herabgestuft und werden einfach nur noch zu einem politischen Spielball. Und das ist nicht gut. Ja, die Deutschen verweisen zwar noch auf den Holocaust, verwässern dessen singulären Charakter aber zusehends. Ja, wie gesagt, wird das nächste Thema sein, dass man dann irgendeine historische Sache hochstuft und im Vergleich dazu alle anderen Sachen ein bisschen relativiert. Ja, das ist, ne, es wird nicht mehr gemacht, weil es das Richtige ist, sondern weil es nur gerade politisch genehm ist. Ist jetzt auch nicht das Neueste, aber bei solchen Themen komisch, ne? Und an der Stelle nochmal erinnere ich an die Dualität, ne? In Frankreich ist der Völkermord an den Armenen darf nicht geleugnet werden und in der Türkei darf es nicht als Völkermord bezeichnet werden. Ne? Da geht der Kopf so schnell hin und her. Das passiert, wenn man sowas zu einem politischen Spielball macht. Ja, ein anderes Aufregerthema, erinnert ihr euch noch? TTIP und CETA stoppen. Ja, das hat noch 100.000 auf die Straße gebracht vor einigen Jahren. Heutzutage interessiert das niemanden mehr und CETA ist jetzt beschlossen worden. 559 Ja-Stimmen, 110 Nein-Stimmen. Ja. Wisst ihr überhaupt noch, was CETA war? Ja, das war das Freihandelsabkommen mit Kanada. Kanada. Ja, TTIP war das mit Amerika. CETA ist mit Kanada. Und die Kritikpunkte haben sich ja so gesehen nicht geändert. Es gab ja auch schon richterliche Urteile, was gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf. Da wurden ein paar Sachen berücksichtigt. Aber die größten Knackpunkte sind immer noch da. Hattest du den nächsten Artikel auch? Da wird das ein bisschen dargestellt. Die Demokratie in der Supra-EU. Ja, das Problem ist, dass in diesem CETA über diesen Freihandelsvertrag bestimmte Rechtsmechanismen außer Kraft gesetzt werden, beziehungsweise neue Gremien geschaffen werden. Verträge wie CETA schränken den demokratischen Handlungsspielraum deutlich ein. Durch umfassende und sanktionsbewährte Liberalisierungsverpflichtungen, Sondergerichte für Investierende der jeweils anderen Seite sowie schließlich zu bildende Ausschüsse, welche verbindliche Beschlüsse fassen können, an demokratisch gewählten Instanzen vorbei. Also durch CETA wird quasi oberhalb der EU-Ebene noch ein weiteres Beschlussgremium gesetzt. Es ist ja jetzt so, wenn auf EU-Ebene was beschlossen wird, dann gibt es einen verpflichtenden Rechtscharakter, dass gesagt wird, wir haben das jetzt als EU-Recht beschlossen, ihr habt jetzt so und so viele Jahre Zeit, das auch in nationales Recht umzusetzen. Und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen was dran schrauben, aber im Grunde genommen muss der Bundestag das dann verabschieden oder es muss ein politischer Kampf geführt werden, dass es auf EU-Ebene wieder zurückgenommen wird. Wie gut das funktioniert, kriegt ihr ja die ganze Zeit mit. Jedenfalls hat die EU jetzt entschieden, das Regieren mittels transnationaler Ausschüsse oberhalb ihrer selbst stark auszubauen. Schon ein bisschen seltsam, dass die EU sich da selber quasi Macht wegnehmen lässt. Warum machen die das denn? Tja, nicht nur wandern die Gesetzgebungskompetenzen weiter auf die EU-Ebene, auch ist die so mächtige zweite Kammer nicht mehr der Bundesrat in Deutschland, sondern der Rat der Europäischen Union. das war in der letzten Stufe. Und jetzt nimmt sich der Rat der Europäischen Union quasi die Kompetenzen weg und es wird noch eine Stufe hochgeschoben, allerdings nicht mal mehr so demokratisch legitimierte Sachen wie was wir auf europäischer Ebene haben, sondern ja, Schiedsgerichte, wo im Endeffekt nur noch Unternehmensvertreter sitzen. Das gibt es auch schon lange, ne? Das gibt es auch nicht nur zwischen Kontinenten, sondern auch zwischen normalen Handelspartnern oder so. Mit China oder sowas auch. Und angeblich hat Deutschland bisher dann meistens davon profitiert. Ja, das ist nämlich der Punkt. Diese Investitionsschiedsgerichte, das sind eine deutsche Erfindung. In bilateralen Handelsverträgen haben wir das gegenüber Staaten in Afrika, in Asien durchgedrückt und haben uns dadurch eine privilegierte Handlungsposition gegenüber diesen Staaten gesichert, weil wir einfach einen Rechtsapparat haben und einen Unternehmensapparat, wo die viel professioneller sowas machen können als irgendwelche Unternehmen aus Afrika, wenn die nicht europäische Beraterfirmen engagieren, um das zu machen. Und eine internationale Rechtsinstanz gibt es ja sozusagen gar nicht, ne? Handelsrecht vielleicht oder so, oder Seerecht oder so hast du vielleicht, keine Ahnung. Tja, und also die ganzen Sachen, die damals kritisiert wurden, die bestehen weiterhin und die sind jetzt umgesetzt und dann wird es jetzt halt interessant sein, was bald passiert, weil einfach nur um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, dann ist gut. Wir machen ja jetzt sehr viele energiepolitische Entscheidungen. So, und wenn jetzt ein kanadisches Unternehmen beispielsweise sagt, okay, aber wir haben jetzt einen langlaufenden Vertrag, um Öl zu liefern oder um Gas zu liefern. Und wenn ihr mit eurer Energiewende sagt, ja, wir wollen aber keine fossilen Brennstoffe mehr haben, dann können die uns quasi verklagen, weil die ja einen langfristigen Investitionshorizont vielleicht gemacht haben. Wenn die jetzt beispielsweise sagen, wir bauen ein Terminal, was theoretisch über 30 Jahre läuft, um euch zu beliefern, aber ihr sagt nach 10 Jahren, ihr wollt nichts mehr von uns, dann hätten wir gerne unsere Investitionen von euch zurück und verklagen uns dafür. Ja, genau. Was natürlich die absolute kafkaeske Situation ist, aber genau das ist jetzt der Fall. Tja, Biden keeps ignoring Europe. It's time you leaders got the message. Ja, hier geht es um die, das Inflationsbekämpfungspaket, was die Amerikaner gemacht haben, das setzt halt die ganze europäische Industrie vor ein großes Problem, dass man bald einfach keine Anreize mehr hat, in Europa Sachen zu produzieren, um sie nach Amerika zu exportieren, sondern man muss die Fabriken in Amerika eröffnen, weil man sonst auf dem Markt nicht mehr das verkaufen kann. Entweder weil es mit Handelssanktionen belegt wird oder weil man einfach den Preis der Konkurrenz nicht mehr halten kann. Und wir haben ja eine Protestnote an Amerika geschickt, ne, die Macrone und die Scholze, die haben das ja gemacht. Und die Amerikaner, die ignorieren das einfach. Ja, normalerweise wird es da eine diplomatische Antwort drauf geben, aber die nehmen das nicht mal zur Kenntnis, sondern die sagen, das ist ein US-amerikanisches Gesetz, wir dürfen die Gesetze machen, wie ihr wollt, uns interessiert euer Protest nicht. Ja, US reaches deal to EU reaches deal to impose $60 cap on Russian oil exports. Ja, wir haben ja ab morgen dürfen wir ja kein Öl mehr aus Russland kaufen. Was dürfen wir noch kaufen? Raffinierte Produkte, also raffiniert, also Diesel, irgendwelche Ölprodukte, die dürfen wir noch bis Februar, glaube ich, nächsten Jahres weiter kaufen. Allerdings kaufen wir die nur noch zu einem gewissen Preis an, der halt an diesen Ölpreisindex gebunden wurde. Ist natürlich die Frage, was macht das für einen Sinn? Das macht einfach einen Sinn, eine weitere Sanktion gegen Russland zu fahren. Aber haben die denn ein Interesse, uns das zu einem geringeren Preis überhaupt noch zu verkaufen? Oder machen die das, was sie jetzt sowieso schon machen? Die exportieren das nach Kasachstan oder in die Türkei oder nach Indien und wir kaufen es dann für den normalen Marktpreis von denen an. Hat die EU noch nicht gemerkt, dass das nicht funktioniert in den Sanktionen? Das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir einfach sage, warum haben die das überhaupt gemacht? Weil müssen wir jetzt, weil die im Gesetz erlassen, müssen wir da jetzt irgendwie das Leid schieben oder was? Das kann doch irgendwie auch nicht sein, ne? Es ist eine ziemlich komische PR-Maßnahme. Ja, man muss sich einfach nicht dran halten an dieses Gesetz. Ich hoffe, die Verantwortlichen sind so verantwortlich und halten sich nicht dran. Ja, es ist. Kann ich nicht anders sagen, so. Es hört sich einfach nur gut an. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil es hat keinen konkreten Nutzen, das. Weil Rohöl holen wir eh nicht mehr ab morgen und alle raffinierten Produkte im Februar auch nicht mehr. Aber gut, dass wir das jetzt noch beschlossen haben. Konnten wir noch mal ein paar Konferenzen abhalten und uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ja. So ein Blödsinn. Ja, währenddessen haben wir ganz andere Probleme. Wir haben bald nämlich zu wenig Kohle. Es gibt nirgendwo mehr, wo wir Kohle für den europäischen Markt herbekommen. Hier liegt noch was bei uns. Ja, ich greife jetzt direkt mal auf den nächsten Artikel vor. Europa und also Deutschland und Polen haben ja massiv ihre Kohlekraftwerke hochgefahren. Warum? Ja, weil wir irgendwie Energie produzieren müssen. Gerade Polen setzt massiv auf Kohle. Das Problem ist einfach nur, es gibt keine Kapazitäten mehr. Sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, nur das Problem wird jetzt einfach wirklich konkret. Zuerst hatten wir das Problem, die Kohle ist da, aber wir haben nicht genug Schiffe und wir haben nicht genug Kapazitäten, das zu verschiffen. Jetzt haben die Kohlehändler auch nicht mehr genug Kohle, um uns zu versorgen. Weil aus Russland dürfen wir die Kohle ja auch nicht mehr bekommen. Und das lohnt sich anscheinend noch nicht so, die Kohle von Russland nach Kasachstan, in die Türkei und nach Indien zu schippern und uns dann das rüber zu schippern. Das haben die wohl noch nicht so gemacht. Da konzentrieren die sich erstmal noch auf Öl und Gas. Da haben sie bessere Margen, würde ich mal sagen. Ja, und was machen wir, wenn wir nicht genug Kohle haben? Ich weiß nicht. Ne? Dann heißt es, Deutschland hat ein Gas- und Elektrizitätsproblem, aber kein Kohleproblem? Oder was wird dann gesagt? Der Robert hat bestimmt eine Idee, wie er das ganz schnell lösen kann, kurzfristig. Kann das bestellen. Grundwasserchlorhühnchen können wir dann per CETA importieren. Genau, Kohle aus Kanada. Ja, können wir Holz aus Kanada. Brennholz aus Kanada. Yeah. Kleine Kohle. Und wir fangen an zu köhlern, genau. Oh ja. Ja, European Grids see mounting coal supply risk in Germany. Oh. Ja. Ich habe da schon alles zugesagt. Also ein weiteres Problem. Ich meine, was haben wir noch? Wir haben Wind. Nee, Kohle nicht auch aus Russland, wir haben Solar, wir haben Kohle, wir haben Gas, wir haben Öl. Öl weg, Gas weg, Kohle weg. Da kriegen die, glaube ich, das, was sie wollen. Ja. Energiewende qua Mangelsituation auf den Märkten. Achso, ja genau. Und jetzt sehen sie eben eigentlich auch ein, dass dieses Carbon Capturing, also das Abscheiden von CO2 an den Fabriken, dass das irgendwie dann notwendig ist. Und zwar damit man aus allem auch dann irgendwie endlich raussteigen kann und vielleicht auch dann sogar eine Negativemission erreichen kann, heißt es in dem Artikel. Ich habe ja schon vor einer Weile gesagt, dass ich das mit dem CCS für gut halte, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass das gut wäre an den Kohlekraftwerken, wenn man die Kohlekraftwerke sauber machen kann, aber die wollen halt dann nur die letzten Reste, nachdem sie die Kohlekraftwerke dann abgeschafft haben, nochmal wieder was auf den Müll geworfen haben halt, dann den nämlich Betonfabriken oder sowas dann CO2 freimachen mit der Technik. Ja, finde ich ein bisschen wenig. Ne? Ich bin der Meinung, dass man das weltweit ganz gut verkaufen könnte, diese Säuberung für Kohlekraftwerke. Aber das. Ja, man hat gesagt, wir wollen keine Kohle mehr. Das will es nicht. Genau, man will es einfach nicht. Es ist einfach ideologisch. Es ist völlig egal, ob das dann sauber ist oder nicht. Man will es halt einfach nicht. Peng, weißt du. Genau. Ich finde es ein bisschen verbohrt. Naja, das glaube ich nicht. Also ich bin ja nach wie vor der Ansicht, dass es einfach, weil es so energieintensiv ist, keinen Sinn macht, das zu machen. Weil wenn du natürlich noch zwei Kraftwerke daneben setzen musst, um bei dem einen dieses Verfahren da irgendwie machen zu können. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ne? 10% hast du dann, also du hast eh nur 30% Wirkungsgrad und da kannst du dann im Prinzip mit 20% Wirkungsgrad rechnen. Ja, aber das wäre doch ein Argument mit gesundem Menschenverstand. Es geht doch nur darum, CO2 zu sparen. Ja, das wenn ist das denn so funktionieren würde. Aber das wird ja seit Jahren irgendwie gesagt, dass das jetzt die Lösung ist, aber es passiert ja irgendwie nicht. Das kann ja nicht nur daran liegen, dass sie es nicht haben wollen. Also. Es ist verboten in Deutschland, im Ausland. Genau, das ist der Punkt. Es ist nicht erlaubt, das in Deutschland zu machen. Die sind so weit mittlerweile, dass sie also in den Lebensmittelqualität Geotermie haben. Oder so, aus, was wir da wollen keine, einen, wir wollen keine auch gut. Das ist der Punkt. Ja, Geothermie ist auch gut, kann man ja aber schlecht machen, soweit ich weiß. Genau, ist in Deutschland nicht so einfach, weil wir ziemlich tief dann bohren müssten oder so. Ja. Ja. Da müssten wir halt auch, das ist analog ja, wie zum Fracking, da müssen erstmal diese Probebohrungen stattfinden und die finden einfach nicht statt. Da hatte ich ja vor 2 Wochen, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, alles verboten. Da beißt sich die Katze in den, ne? Und wenn du möchtest, kannst du kurz bis zur ersten Grafik runterscrollen. Das ist so ein Balkendiagramm. Hier geht es ums Netzengpassmanagement. Das bedeutet, das Elektrizitätsnetz, also die Stromleitungen, die den Strom überall hin verteilen, sind überlastet, haben keine Möglichkeit, die Netzbalance stabil zu halten und deswegen muss ein Notfalleingriff ins Netz passieren. Ihr seht links Redispatch-Maßnahmen. In einem Jahr 4.000, nochmal 4.000. Dann hatten wir ein gutes Jahr, 2.666. Dann letztes Jahr 9.144. Dieses Jahr sind wir bei 17.000. So, und bei jeder dieser Redispatch-Maßnahmen hast du rein theoretisch die Möglichkeit, dass ein Teil des Stromnetzes in sich zusammenbricht und es sogenannte Inselbildungen gibt, wo die Netzfrequenz wieder synchronisiert werden muss. Einfach nur, unsere Netze sind stabil. Ich meine, die Grafik spricht für sich und wenn die Zahlen vom aktuellen Jahr dabei wären, das ja noch nicht zu Ende ist, wäre der Balken nochmal doppelt so groß. Ja, und ist das normal oder ist das nicht normal? Gucken wir doch mal, was haben wir denn in Österreich? Ja, da war die Ansage, dass es mit den Marktbedingungen oder so sich geändert hätte, zugenommen oder so. Aber ja, genau, den Österreich-Vergleich habe ich auch gehört. Mach nochmal. Genau, das sieht man auf einen Blick. Ja, ihr könnt das jetzt mal überlegen, 9.000 durch Monate gerechnet, wie viel das da gibt, beziehungsweise dieses Jahr über 16.000. Ne? Also 1.000 Mal pro Monat muss eingegriffen werden, sonst gibt es theoretische Inselbildung im Netz. Also alle paar Minuten eigentlich. Ja. Ja, alles, ja. Es ballt sich dann so an Tagen, ja, muss man schon sagen. Es gibt gewisse Tage, gerade wenn halt du einen Wechsel hast zwischen, wir haben eine starke Windphase und eine starke Sonnenphase und wenn du dann ein paar Tage Flaute hast, das beansprucht das Netz sehr stark. Oder wenn du halt sowas hast wie, Frankreich fällt irgendwas aus oder sonst irgendwas, dass da die Leitungen stärker belastet werden. Ja, und wie viel hat Österreich? 13 Mal in einem Monat. In einem Monat, das ist auch viel. Hört sich jetzt nicht viel an, aber es ist viel, weil das sind ja sogenannte Notmaßnahmen. Es sollte nicht der Normalfall sein, dass es passiert. Und 13 Mal im Monat ist für Österreicher schon der Grund zu sagen, oh Gott, wir haben ein massives Problem. Einfach nur, wir haben hier Zahlen, die sind jenseits von Gut und Böse und wir können froh sein, dass wir so gute Techniker haben, die das Netz überhaupt in Schuss halten. Da können wir echt dankbar für sein. Ja, Österreicher, Lebensmittelhandel, so wird im Fall eines Blackouts vorgegangen. In Österreich sind die ein bisschen rabiater mit ihren Notfallplanungen. Da haben die jetzt im Endeffekt so einen Notfallplan ausgegeben, wie für den Fall, dass man einen mehrtägigen Stromausfall hat, wie da die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt werden kann. Natürlich wird gesagt, 14 Tage Vorrat und so weiter und so fort. Aber es gab jetzt die Planung, ne? Der Plan sieht vor, dass alle Lebensmittelgeschäfte am ersten Tag eines Blackouts geschlossen bleiben, um notwendige Vorkehrungen zu treffen und damit es halt nicht zu Panik, Plünderung und sonst was kommt. Ab dem zweiten Tag sollen bei den Supermärkten Säcke mit frischen Produkten ausgegeben werden. Den Inhalt werde man sich aus logistischen Gründen nicht aussuchen können. Zusätzlich kann man Sachen gegen so Sachen wie Kerzen, Babyartikel, Hygieneprodukte nochmal gegen Barzahlung kaufen. Und ab dem dritten Tag werden aus Gründen der Lebensmittelsicherheit nur noch trockene Lebensmittel ausgegeben. Die Ausgabe soll in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden erfolgen. Notfallbehörden werden vorrangig behandelt. Das Risiko eines Blackouts sei in Summe sehr gering, kennen wir irgendwoher. Aber die aktuellen Herausforderungen zeigen ganz deutlich, wir müssen sorgsam mit Energie umgehen und Vorsorge treffen und einen Notfallplan in der Schublade haben. Ja, das ist in Österreich gerade ein Thema und in der Schweiz ähnlich. Da bereiten die sich auf eine Strommangellage vor. Ja, das ist der Notfallplan des Bundes. Da wird das Thema besser gesund geschwiegen, ne? Tja, da machen die verschiedene Stufen, ne, Einschränkungen bei Heizungen, bei Temperaturen, wie man Wäsche waschen darf und öffentliche Gebäude werden geschlossen. Also ja, vierstufiger Plan mündet auch darin, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt halt verhindern, dass das Netz überlastet wird. Heißt auch im Endeffekt, ihr dürft mit den E-Autos nicht mehr private Fahrten unternehmen. Das hat zu verschiedenen Headlines geführt, die so ein bisschen gefeixt haben, aber ich finde das halt schon krass, dass die Schweizer da so krasse Sachen direkt machen. Ne? Im ersten Schritt werden Leuchtreklamen in der Nacht verboten, Gebrauch elektrischer Laubbläser, anderer Powertools wird verboten, Waschmaschinen dürfen in Haushalten nur noch mit einer Wassertemperatur von maximal 40 Grad laufen. Im zweiten Schritt werden Beleuchtung zu Werbezwecken komplett verboten. Auch also gut, ich meine, tagsüber braucht man die nicht, aber die werden komplett verboten. Tiefkühlschränke dürfen nicht unter minus 19 Grad gekühlt werden. Und öffentliche Gebäude dürfen nur noch auf der niedrigsten Stufe heizen. Dritter Schritt, müssen Läden die Öffnungszeiten reduzieren. Das private E-Auto darf nur für zwingend notwendige Fahrten benutzt werden. In Wohnungen darf auf nicht mehr als 18 Grad geheizt werden, wenn eine Elektroheizung oder Wärmepumpe in Betrieb ist. Und im vierten Schritt werden mehr oder weniger alle öffentlichen, nicht kritischen Infrastrukturen von der Stromversorgung ausgenommen. Also touristische Attraktionen, irgendwelche Treppenlifts, Läden bleiben komplett geschlossen, Clubs, Freizeit, Vergnügungsparks müssen schließen. Und ja, lustiger Plan. Ja, Blackout-Angst, Fahrverbote für Elektroautos auch in Deutschland. Ja, wir haben jetzt so gesehen auch Notfallpläne. Allerdings sind die im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz noch nicht wirklich öffentlich kommuniziert worden. Wir haben ja so ein paar Einschränkungen jetzt schon, wie theoretisch sollte die Leuchtreklame ab 22 Uhr abgeschaltet werden. Also wenn ich draußen unterwegs bin, ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen, dass das flächendeckend umgesetzt wird. Aber sagen wir es mal so, wir haben auch solche Pläne in der Schublade in Deutschland, die sind bis jetzt noch nicht an die Bevölkerung kommuniziert worden. Also und ich bin mal gespannt, was da drin steht. Weil wenn die Schweiz schon sagt, ihr dürft nicht mit euren E-Autos fahren, dann will ich gar nicht wissen, was unsere bunte Regierung dazu sagt. Tja. Mm. Ja, Superlampen machen doch nicht so viele E-Autos. Das ist schon interessanter, denke ich. Obwohl das in der Summe auch noch nicht so viele sind. Aber gut, wenn der Strom eng ist, ist das schon ein großer Faktor. Das ist ja gemein. Ja, es ist einfach nicht in Sicht, wie die das Problem lösen wollen. Es wird zwar jetzt alles klein geredet, aber das Problem ist jetzt noch genauso wie vorher. Ne? Der einzige Grund, warum die Gasspeicher jetzt nicht schon bei 80% oder sowas ist, sind, dass wir das Gas nicht mehr an unsere europäischen Partnerländer exportieren derzeit per Moratorium. Tja. Umweltbonus fürs E-Auto. Auf diesen Tag kommt es jetzt an. Ja. Soll ich noch einen schnellen E-Auto holen, bevor ihr es nicht mehr fahren dürft, oder wie? Warte, von mir, ich hatte ja gar nicht mehr gefunden. Von mir war nicht. Ja, aber von Mann. Finde ich hier gerade dran, ich muss mich hier erinnern. Ja, es gibt am 9. Dezember gibt's eine Entscheidungsrunde im Bundestag wohl. Und da wird dann auch entschieden, wie der Umweltbonus heißt es hier, also wie die Zuzahlung für Elektroautos dann ist vom Staat, die Subvention sozusagen. Fakt ist, dass sie fallen wird von 6, glaube ich, auf 4.500 Euro, immerhin. Die kann man dann auch bekommen. Das soll dann aber irgendwie nicht für Firmen gelten oder so. Wobei ich mich frage, ob sie vielleicht nur die private Flotte umstellen wollen. Also das finde ich wirklich komisch, diese Unterscheidung da. Weil die Firmen sind doch auch diejenigen, die die Lenkungswirkung wirklich haben und beeinflussen können. Aber da hat man dann von abgesehen, scheinbar die Werte stark zu stützen, ist ja auch ein Haufen Geld, den das kostet. Die Sachen sind auf ungefähr 4 Milliarden begrenzt, so für 2 Jahre. Und wenn die Kohle alle ist, dann ist sie eben alle. Und dann ist nicht mehr mit Förderung von E-Autos. Ja, finde ich eh besser, wenn das nicht so gefördert wird. Ist zu teuer. Und besser. Ja, genau. Die müssen sich auch so durchsetzen können. Das kleine EH, das ist ein Lieblingswort von mir, glaube ich. Eine Hydrogen Storm. Ja, kommen wir zum Thema Hydrogen Economy. Ja, das wird ja international vorangetrieben, nur keiner weiß ganz genau, wie es gemacht werden soll. In Deutschland hat Habeck jetzt angekündigt, dass er die verschiedenen Gasnetzagenturen verstaatlichen will. Dann geht das bestimmt besser. Hat nicht so eine große Runde gemacht, aber ich habe ja schon über die Problematik geredet, wenn wir das normale Gasnetz, was wir jetzt haben, auf Hydrogen umswitchen wollen würden, müssen wir es eigentlich komplett neu bauen, Punkt. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt werden die Sachen, hat Habeck die Sachen angekündigt, dass er sie verstaatlichen will, um sicherzustellen, dass dieser Umbau auch in einem finanziell handhabbaren Rahmen erfolgt bis zum Jahr 2040. Das wird noch was geben. Ja, und in anderen Ländern überlegen die auch, wie können wir das machen? Das Problem ist, wie speichern wir das? Wie transportieren wir das, weil das alles total ineffizient ist, weil man Spezialmaterialien brauchen. Und da haben sie sich jetzt eine ganz tolle Sache überlegt. Und zwar, wir können ja, den Wasserstoff in depleted Uranium einlagern. Hm. Ja, ihr kennt das vielleicht von diesen Geschossen, die US-Amerikaner im Irak benutzt haben und so. Ja, also depleted Uranium, das was halt Abfallprodukt ist bei der Kerntechnik, ne, und bei Urananreicherung von Atomwaffen und sowas. Und da haben die sich gedacht, okay, dieses depleted Uranium abzuschirmen ist weniger aufwendig, als so einen großen Drucktank zu bauen, der dann auch porös wird. Und wir können ja einfach das dort einschließen und da wird schon nichts passieren. Das ist einfach nur so, die müssen schon sehr, sehr, sehr tief in die Trickkiste greifen, um sich was auszudenken, wie man die ganze Sache wirtschaftlich darstellen kann mit dem Wasserstoff. Ich finde aber, sie haben gesagt, wir machen Wasserstoff hundertprozentig. Nur technisch gesehen funktioniert das einfach nicht so einfach. Ja, es gibt eine Firma aus Uranium, ja, also wir schließen Wasserstoff in strahlendem Kernmaterial ein und das wird schon alles gut gehen. Es gibt eine Firma in Süddeutschland, die haben eine Flüssigkeit erfunden. LOHC, LHOC oder so nennt sich das, glaube ich. Und dann kann man Wasserstoff lagern praktisch. Du kannst es also die kannst du dann in der Brennstoffzelle leer laufen lassen, sozusagen, diese Flüssigkeit. Und dann muss man die wieder neu mit Wasserstoff befüllen. Es ist also schon so, dass man das auch immer mitführen muss. Vom Gewicht her kein Vorteil, aber natürlich der Vorteil, dass es viel, viel sicherer ist. Also wenn der Wasserstoff da drin ist, sozusagen, in dem Zeug aufgelöst ist, dann kann man das auch nicht anstecken. Das ist schon irgendwie sehr sicher gemacht. Mhm. Vielleicht setzt sich das ja durch. Dann könnte man vielleicht sogar die alte Tankstellenstruktur noch mit nutzen und da weiter... weiter einfach so dieses tanken oder so. Das wird ja auch schneller gehen als so. Ja, habe ich mal gelesen, ist mir begegnet. Ich weiß nicht, wie weit die sind mit den Geschäften, aber der Staat hat es auch gestützt und so. Schauen wir, was daraus wird. Ne? Ja, die ARD, glaube ich, hat sich ja noch mal sehr lange mit dem Thema Übersterblichkeit nach Corona beschäftigt und zählen unheimlich viele Gründe auf und auch die Begründung, warum das jetzt an den Impfungen nicht liegen kann. Ja, es ist auch alles nicht unlogisch und so weiter, ist aber eben auch sehr viel Text. Wer das genau wissen will, kann das hier nochmal erklärt bekommen. Ich denke mal, dass das schon so stimmt, so dass das mit der Impfung wahrscheinlich eher geringe Zahlen sind, die da gar nicht groß auffallen oder so. Aber so verschleppte Sachen, das kann ich schon eher vorstellen, dass sie eine Rolle spielen. Und natürlich die ganzen Hygienemaßnahmen, weswegen wir ja angeblich auch keine Erkältung hatten oder keine Grippe in den letzten Jahren. Oder wie heißt es? Die Infektion, eine Influenza eben. Das ist ja mit eingedämmt worden. Und das kommt natürlich jetzt dann eventuell mit raus. Einfach bei den Kindern ist es wohl besonders stark gerade, dass die RS-Viren haben. Und es könnte dieselbe Ursache haben einfach. Ne? Toi, toi, toi, dass das besser wird. Ja, der goldene Reis. Erinnert ihr euch noch an den goldenen Reis? Ja, das ist ein Thema, was uns schon sehr lange beschäftigt. Seit 1992 wird das quasi gepriesen als die Wunderwaffe gegen den Welthunger. Und wenn wir das hinbekommen, dann wird es der Menschheit immer besser gehen. Und Leute sind mit Preisen überhäuft worden und als die neuen Weltretter gefeiert worden. Problem ist, es hat einfach nie wirklich funktioniert. Bis auf jetzt. 30 Jahre später hat man es endlich mal geschafft, eine industriell signifikante Ernte einzufahren. Und zwar auf den Philippinen wurden 67 Tonnen geerntet. Das ist jetzt auch nicht so viel, aber es ist industriell verwertbar. So, es ist eine genmanipulierte Pflanze. Da haben ja manche Leute ein Problem mit. Weil es einfach die Tür aufstößt zu Sachen, die sehr schief gehen können. Da gibt es viel Kritik, allerdings teilweise auch überzogene Kritik. Es hängt halt immer davon ab, was man macht. Dieser gentechnisch veränderte Reis enthält gegenüber der herkömmlichen Sorte Beta-Carotin, ne, was dann Vitamin A im Körper erzeugt. Das ist ja der Nachteil, wenn man nur eine reisbasierte Diät hat, wie viele asiatische Länder das haben, hat man einfach einen gewissen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen. Und das soll dieser genmanipulierte Reis machen. Wie gesagt, 30 Jahre später, jetzt hat man es endlich geschafft. Juhu! Wenn es so weitergeht, dann sind alle unsere Probleme in 1000 Jahren gelöst. James Bond Golden Rice. Tja. Golden Rice. Ja, Golden Rice. Und wenn ihr zu viel von dem goldenen Reis gefressen habt, dann habt ihr so kleine Fettpölsterchen. Aber da wurde jetzt was Neues erfunden. Es gibt ja gute Fettzellen im Körper und schlechte Fettzellen, ganz vereinfacht dargestellt. Und in gewissen Regionen um die Organe rum sollten die Fettzellen nicht zu sehr abbauen. In anderen Regionen des Körpers schwellen die Fettzellen so ein bisschen an und dann ist es ästhetisch nicht mehr so ganz schön. Hat halt auch Einfluss auf die allgemeine Gesundheit. Und da hat man jetzt im Endeffekt mit Nanomaterialien gefunden, die spezifische Körperfettstoffe nicht zersetzen, sondern so stabil machen, dass quasi eine Restschicht übrig bleibt, die dem Körper hilft, aber alles, was darüber hinausgeht, verarbeitet wird und vom Körper dann ausgeschieden werden kann. So, und bis jetzt gibt es halt zur Fettreduzierung einfach nur das Absaugen von allen möglichen Fettzellen, was dann halt auch wieder dem Körper schadet, weil gewisse Organfunktionen und andere Funktionen des Körpers brauchen einfach ein bisschen Fett. Und dann haben ein paar Leute das erfunden und die wollen jetzt quasi den gesamten Schönheits-OP-Markt damit revolutionieren. Weil man kann halt wirklich in körperspezifische Regionen dieses Zeug injizieren und mit einer einmaligen Behandlung das Körperfett überflüssige Körperfett loswerden. Ohne die ganzen negativen gesundheitlichen Folgen, die Fettabsaugen in der Vergangenheit hatte. Eine einmalige Anwendung. Interessante Anwendung, interessant. Ob das alles so wirklich hundertprozentig funktioniert, wissen wir nicht. Aber vielleicht sind wir bald alle rank und schlank und. Es ist so ein bisschen wie diese Apps-Gürtel, ja. Ne? Die legen den Strom irgendwie auf die Muskeln und dann ist dann Muskelkontraktion. Und wenn das eben auch genug passiert ist, dann hast du einen Trainingseffekt. Man kann das auch selber machen, einfach indem man seinen Muskel bewegt. Ne? Ja. Ja, aber das ist halt Muskelaufbau und der Organismus wird stimuliert und dadurch wird das Fett vom Körper selber verbrannt. Okay. Und da wird das Fett einfach quasi, ein Teil des Fettes wird stabil gemacht und der ganze Rest wird dann entfernt, so nach dem Motto. Ja. Rein ästhetisch. Nice. Und soll halt keine negativen Folgen haben, was die anderen Fettreduzierungssachen zur Folge haben. Aber ja, einfach mal ins Fitnessstudio gehen oder so. Aber gut, ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben medizinische Adipositas, für die ist das bestimmt eine gute Sache. Ja, toxische Maskulinität gibt es auch bei den Delfinen. Swan River Dolphins form bromances to secure female studies finds. Ja, also die Delfinforschung hat jetzt mehr oder weniger für allgemeingültig erklärt, dass Delfine, männliche Delfine, beste Freunde haben, die ihnen quasi dabei hilft, Frauen zu finden. Die helfen bei den sexuellen Tänzen, um die Frauen anzulocken. Die beschützen die Frauen auch von anderen Partnern, vor anderen aggressiven Männchen oder sonstigen. Und sind teilweise Freundschaften, die ein Leben lang halten. Ne? Also Bromances gibt es auch bei Delfinen. Natürlich no homo, ne? Ist klar. Eigentlich einfach lustig. Naja, es sind ja Delfine, deswegen können sie schlecht homo sein, sonst wären sie ja praktisch Menschen, ne? No Dolfo. Ja. Männliche Allianzen. Homo. Toxische Maskulinität. Ja, das könnt ihr euch an das Lösungsmodell von Habeck erinnern, der gesagt hat, wir müssen jetzt auf einen milden Winter hoffen. Das wird wohl nichts, aber hier meldet das Wetter.com, dass ein Wettermodell für Deutschland Schneestürme und minus 20 Grad voraussagt. Ich habe sowas Ähnliches gehört, dass es auch jetzt so eine Art kalte Blase gibt, die von der Antarktis kommt oder so und sie das Wetter kalt macht. Also milder Winter, zumindest jetzt so derzeit, wird nichts. Wer scharf drauf ist, der kann sich vielleicht auf weiße Weihnachten freuen. Also ich bin noch nicht ganz sicher natürlich, wie so alles eben nicht ganz sicher ist bei den Wettervorhersagen. Aber ja, dass mein Gas reicht, da mache ich mir dann doch immer mehr Sorgen drum. Ne? Tja, noch läuft ja alles, ne? Aber kritisch wird es ab Ende Januar, Anfang Februar. No. Ne? Nach allen Berechnungen. Hoffentlich ist der Schneesturm dann weg. Ja, die hatten so einen kritischen Tag, glaube ich, Anfang Februar oder so. 1. Februar meine ich sogar ein kritisches Datum irgendwie benannt. Und Hi Leute, das wird schlimm. Da müssen wir dann drüber. Wir mal aufs Beste. Also der eine hat auch noch gesagt, dass man 25% einsparen müsste und dann kam wiederum ein Kommentar, dass das eben aber dann von 20 auf 16 oder 15 Grad wäre in der Wohnung, wenn man ein Viertel einspart. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Bei 16 Grad sprießt der Schimmel. Ja, als gäbe es keinen Morgen. Tja, dann kann man nur sagen, direkt auf Minusgrade abkühlen. Dann hat der Schimmel keine Chance, oder wie? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann wird der eingefroren. Bin ich nicht ganz sicher, kann ich dir nicht sagen. Ja. Tja, aber kommen wir doch zu den positiveren Themen. Hey, der Wald, ist immer gut. Der Wald ist euer Freund. Und wenn ihr in den Wald geht, dann seht ihr ja so schöne Sachen und ihr denkt sich, ja, könnte ich doch mal mit nach Hause nehmen für eine kleine Deko, muss ich das nicht für teuer Geld kaufen? Weihnachtsdeko aus dem Wald. Was darf man aus dem Wald mitnehmen? Hier ein kleiner Verbrauchertipp von euren Affen. Ja, generell ist es ja so, es ist verboten, wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen. Aber es gibt die in Deutschland, ja, im freiesten Deutschland, das es jemals gab, gibt es die sogenannte Handstrauß-Regel. Ja, jeder darf wildlebende Blumen und so weiter und so fort aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen. Also in Privatwald dürft ihr nicht, da müsst ihr aber im öffentlichen Park oder sowas dürft ihr alles nehmen. Ihr dürft nicht alles nehmen, was auf dem Boden liegt. Denken manche Leute, da liegt doch ein Ast auf dem Boden, den darf ich mitnehmen und als Feuerholz verwenden. Ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber rein theoretisch ist es nicht erlaubt. Ihr könnt einzelne Äste mitnehmen für Feuerholz, aber alles, was ihr nicht persönlich tragen könnt ohne Hilfsmittel, das ist ungefähr so die Faustformel, das dürft ihr nicht mitnehmen. Und ganz wichtig, wenn ihr Sachen für Deko mitnehmt, bitte nur für den eigenen Haushalt. Wenn ihr ein Weihnachtsfest habt und das mit den Eicheln aus dem Wald schmückt, dann könnte theoretisch jemand kommen und sagen, nee, das ist aber nicht für den eigenen Verbrauch. Das ist kommerzielle Bereicherung, genau. Ich meine, das Ordnungsamt kümmert sich ja um die wichtigen Themen, deswegen lieber mal vorsichtig sein. Wissen wir ja alle. Ja. Und verkaufen dürft ihr es sowieso nicht. Tja. Ja. Aber es lohnt sich immer, in den Wald zu gehen, nicht nur wegen der Dekoration. Ja, der Wald ja, ist um euch und überall. Ja, dann darfst du mitnehmen, aber nicht zerbrechen. Nicht die Körner ausholen. Tja. Heute haben wir mal etwas kürzer gemacht für euch. Ich wollte gerade fragen, was sind denn jetzt anderen Nachrichten? Kommt da noch was? Nee, waren ja so viele Nachrichten, wo wir auch jetzt einfach nicht wirklich zitieren oder Originalmaterial zeigen konnten. Einmal, weil wir dann Ärger mit der Justiz kriegen, sonst kriegen wir Ärger mit Moments Produktionsfirma. Es gibt so Sachen. Jo, stimmt. Da müssen sich die Leute selber ihre genauen Informationen suchen. Ja. Kommt ja dann noch dabei bei der Verwirrung, die ich angesprochen hatte, wenn dann die Leute auch gar nicht die Möglichkeit haben, dass sie sich mal aufklären lassen von die Banker oder sowas. Ne? Apropos Verwirrung. Solidarischer Queerfeminismus verzichtet auf jegliche Art von Supremacy-Denken. Auf jeden Fall auf Anbiederung an imaginierte White Supremacy. So wird es auch möglich, die lokalen Kontexte verschiedener queer-feministischer Kämpfe überhaupt zu sehen und zu unterstützen. Ja, Kanye ist gut. Das ist ja gar nicht mal Kanye. Er heißt jetzt nur noch Mo, glaube ich. Nee, der müsste dann Matt heißen. Mo-M. Matt heißt er jetzt. Oder Mo-A-M. Mo-N-E-M. Moni M, genau. Moni M, Mann, geh mal in die frische Luft, Junge. Anbiederung an imaginierte White Supremacy. Dann gibst du jetzt zu, dass du dir den Scheiß nur ausdenkst, oder wie genau? Solidarischer Queer-Feminismus. Geht's nur noch mal kleiner oder so? Solidarischer Queerfeminismus verzichtet, halte ich ja schon mal für eine Lüge. Wir kriegen den Hals nicht voll. Er ist doch solidarisch, also verzichtet er doch nicht. Ja, und lest halt eben nicht Let's Talk About Sex, Habibi von Mohammed Amjahid, sondern lest Mitopokop von Knicklicht von Abel Diparian. Geht genau, auf safespace.net. Könnte richtig am Jahid landen. Ja. Nur so fördert ihr die Freiheit. Zerschmettert, was ihr schadet. Das immer. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende. Wenn das nächste Lichtlein brennt. Ja. Und schon mal vormerken, 24.12., ne? Warten aufs Christkind mit den Weltraumaffen, auch für die, die neu hier sind, ne? Am heiligen Abend nachmittags. Oh ja, und wer Lust hat, kann ja am Donnerstag mal irgendwann, ich glaube so ab 18.30 Uhr, beim Kasper auf den Twitch-Kanal schauen. Könnte sein, dass ihr da eine bekannte Stimme hört. Eine bekannte und beliebte Stimme. Mhm. Ach, da bist du schon mal gewesen, oder? Ich war schon mal in dem YouTube-Programm von dem und jetzt hat er mich gebeten, mit ihm zusammen über die VG Beguss zu lachen. Tja. Ja. Schauen wir mal. Ja, viel Glück, weil die Kebekuss lässt schnell löschen. In dem Mole oder es lässt schnell löschen. Das ist ja dann in dem Fall nicht mein Problem. Der muss ja dann seinen Twitch-Kanal mit dem Steinwürfel wieder rausklagen. Ja, heute ist Barbara-Tag, sagt der Kingsburg. Ja, Barbara, genau. Barbara. Allerdings. Da ist mit der Kingstag wichtiger. Rhabarber-Barbara. Ja, genau. Barbara. Ist das die große Schwester von Barbie? Die Barbara, Barbie. Ist Barbie jetzt auch schon kennen? Nee, erst nach dem Empowerment-Programm. Ich kenne den nicht. Ja, Leute, lasst euch nicht gendern. Ab in den Wald.